Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Oder? Ich weiß nicht, ich glaube, da fehlte was, oder? Kann sein, dass ich vergessen habe, mir heute einen Song auszusuchen. Ja, Ja, ist ist durchaus auch keine möglich. Pflichtaufgabe. Naja. Kann auch sein, dass mir das eben erst aufgefallen ist, ja. Ich habe einen Songtext. Die Affen rasen durch den Wald, der eine macht den anderen kalt. Ist mir Ja, zu die Kokosnuss. militaristisch. Mal kleine Militäreinheiten sind nur einzelne. Ja, schönen guten Abend. Willkommen am Welttag von Wikipedia. Heute vor 22 Jahren wurde Wikipedia quasi etabliert. Und wie alle 22-Jährigen hat er gerade ein paar Selbstfindungsschwierigkeiten, er, sie, es. Und ja, Wikipedia ist eine gute Ressource, aber auch hoch umstritten bei bestimmten Themen. Und heute ist Welttag der Wikipedia. Ne? Halt richtig schön langweilig, wie es sich gehört für eine Enzyklopädie. Ja, was da draus geworden ist, aber war irgendwie abzusehen, dass niemand vom Kulturkrieg, Kulturkampf verschont bleibt. Wir gedenken alle der Schlacht um den Gamergate-Artikel und den vielen Gefallenen und dem Ja. beschissenen Zustand, in dem der Artikel jetzt ist. Und gedenken wir auch den Gefallenen von der Schlacht von Borna. Ja, in Borna. Borna war zu Silvester das Alternativprogramm zu Berlin, nämlich T-Online hat berichtet, es habe in Borna in Sachsen Ausschreitungen auf dem Dorfplatz gegeben. Etwa 200 Menschen seien dort gewaltbereit gewesen. Die hätten wie geil gerufen und ähnliche Dinge und hätten die Polizei, wären die Polizei angegangen. Das haben dann Leute wie die Frau Giffey, der Herr Klingbeil von der SPD oder auch die Frau Güder haben dann versucht, daraus praktisch so ein Konternarrativ zu formulieren, zu sagen, guck mal, wenn in Neukölln das passiert und in Borna, dann kann es ja nun nicht an den Einwanderern liegen. Und ist ja völlig klar, dass halt auch von rechts die Gefahr viel größer ist. Die haben ja auch wie geil gerufen und all diese Sachen und den Arm in die Luft gestreckt und was weiß ich. Und jetzt kommt halt im Nachhinein raus, also wo diese T-Online-Meldungen genau herkommen, wissen sie nicht. War das nicht ein Tweet von irgendwem, der mittlerweile gelöscht ist, der es irgendwie behauptet hat? Sowas in der Richtung, ja. Also es gibt keine gesicherte Quelle, wollte ich damit sagen. Also Es die, gab eine es Dame, ist, ja genau, es gibt jemanden, die hat die aber hat. nur gesagt, sie hat 10 Leute vor ihrem Haus gesehen, die vorbeigelaufen sind und irgendwie sich so geäußert hätten. Und das stand in keinem Zusammenhang mit dem anderen Rest halt. Ja. Genau, und außerdem hieß es auch, es wären überhaupt nur 200 Leute auf dem Dorfplatz gewesen. Davon ungefähr die Hälfte oder etwas weniger halt wirklich auch Menschen mit Migrationshintergrund. Und es habe eine Gruppe verdächtiger Leute gegeben, die angeblich mit einer Rakete irgendwie auf irgendwas geschossen haben, auf Polizisten oder so. Die hätten Sturmhauben aufgehabt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es im Osten irgendwelche Gruppen von Leuten gibt, die auch irgendwie auf dem Trip sind. Aber ich glaube halt nicht, dass da solche Krawalle entstehen mit mehreren hundert Leuten, die dann da irgendwie die Ordnungsmächte angreifen. Und so war es wohl auch nicht. Aber wir haben es alle meinen Nachrichten gehört. Und wie immer ist die Meldung darüber, dass es nicht stattgefunden hat, halt eine schlechtere News als die, wo halt Klingbeil, Güler oder Giffey gesagt haben, aber guck mal, Borna. Ja, und vor allen Dingen das ewige, die anderen ignorieren es, warum sagen sie dazu nichts? Ja, auch immer Leuten unterstellen, dass sie das mit den Migranten unbedingt so haben wollen, ne? Und das andere nicht haben wollen. Dabei ist es umgekehrt, die wollen das andere unbedingt haben. Das mit den Migranten wollen sie nicht haben. Ja, die vereinfachen sich das zu sehr. Ich meine, es ist doch vollkommen egal. Es gibt überall Idioten. Aber bei bestimmten Idioten sagt man nicht, bei anderen Idioten sagt man was. Man soll halt alle Idioten gleich behandeln. Darum geht es ja nur. Es hat ja überhaupt nichts Ja, mit man Migrationshintergrund zu Leute tun so oder so, behandeln, die außer sowas man guckt machen. deswegen Ja, weg. So, ne? man muss die Leute so behandeln, die sowas machen und nicht andere Leute, die irgendwie die gleiche Abstammung haben oder irgendwas. Aber es fordert ja auch niemand. Aber es wird ja immer so hingedreht, so als ob das irgendwie zwangsläufig dazu führen würde. Es gibt schon Leute, die das fordern, aber es sind ja nicht wir unbedingt. Also ich habe noch So. niemanden gehört, der das fordert. Die wird doch ganz viel, wurde doch nach Silvester wurde doch ganz viel über schnelle Abschieben und sowas geredet. Ja, aber da geht es ja auch nicht darum, dass man einfach irgendwelche Leute abschiebt, die ersten, die man findet oder so. Dann geht es halt auch darum, dass man die Leute abschiebt, die was gemacht haben konkret. Ja, okay, das sowieso. Und dann halte ich das auch für schwierig. Also, das sind ja alles ziemlich junge Leute gewesen, die werden schon irgendwie einen Status haben und eine Aufenthaltsgenehmigung hier. Und dann müssen sie auch hier eine Strafe kriegen, ne? Ja, aber ich finde, bei jemandem, der halt hier mit dem Aufenthaltsstatus lebt, sollte man den Aufenthaltsstatus dann auch irgendwie ab einer gewissen Schwere oder Häufigkeit beenden. Punkt. Also, da Ja, muss ein Hebel her. da gibt es dann meistens das Problem mit den Rücknahmegeschichten, ne? Dass die Ja, sich genau, anderen ist Ländern die da ja auch jetzt. keine Mühe geben und so. Da gibt es Ja. alle möglichen Hürden. Also zum einen die Leute wegzuschaffen, ist ja Ja, auch guck mal, so. die Kinder jetzt in Lützerath, die machen das ja so ähnlich. Die kannst du ja auch nicht einfach wegschicken. Ja, nimm nicht so viel vorweg. Ja, Aber kann die man waren nicht so schön wegschicken. nah an der Abbruchkante, verdammt nochmal. Oha. Tagebau. Also sie machen das so wie bei den Ägyptern, oder wie? Das ist Ja, man kann doch witzig. gar keine Tage bauen. Ja? You can't give more days to your life, but you can give more life to your days. Da überweist du nur, dass du Tageslicht hast. Ja, Tageslicht scheint. Ach ja. Tschüss, Franziska. Mutter, Oh hol mich raus nein, aus war dem ich Pütz, ich kann das Schwarze nicht Erbe. mehr sehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, der war gut, ja. Also hier haben wir Jean-Philippe Kindler, ein Mitarbeiter des WDR. Ist das nicht der eine von den Proud Boys? Kraut Boys? Nee, Proud Boys. Der hat doch hier so einen Fred Perry an, oder nicht? Oh, ach so. Also Ein der ist eine Mischung Coach? zwischen einem Kind und Himmler, oder was? Nee, der ist ein Lesegerät vom Amazon. Okay. Kindler Mund tut Wahrheit Mund kund. Na, schauen wir Neues dann noch Jahr, alter mal. Joppe, sagen wir es gerade heraus, die CDU ist unser Feind. Ich höre die liberalismusgeschändeten Synapsen schon widersprechen, das kann man ja so auch nicht sagen. Damit verlässt man den Boden des demokratischen Austausches. Ja, das ist der Plan. Ich will Radikalisierung gegen diese Scheißpartei. Ja, schön. Liberalismus, geschädigte Synapsen. Die CDU macht doch alles, was ihr wollt. Die ist doch, kommt doch mal Aber hinterher, das die ist noch Gute. nicht genug, Mammon. Sie soll auf dem Jetzt Boden langsam knien und dabei natürlich. eine Hundemaske anhaben. Erst dann bin ich zufrieden. Und dann gucke ich mal, ob ich dann nicht doch nicht zufrieden bin. Ja, das ist hinterher wieder Satire dann, oder wie? Ja, natürlich ist es Satire im Hintergrund. Also hat er jetzt schon verlauten lassen, es sei Satire. Aber hängt natürlich auch immer davon ab, wer fragt, ne? Weil wenn die richtigen Leute fragen, dann. Dann zwinkert er, weißt du? So Ja. wissend. Notch, notch, wink, wink. Aber das ist nicht stochastisch, ne? Ich meine, wenn das hier Satire ist, dann waren die Briefe von der RAF halt auch Satire vielleicht. Ne? Muss man die Überlebenden mal fragen, ob sie das humorig gemeint haben. Wenn du Politikerinnen und Politiker in den eigenen Reihen hast, die öffentlich unverwandt sagen, dass es die bösen Ausländer sind, die an Silvester geböllert haben, dass es die verfehlte Migrationspolitik sei, die unsere Einsatzkräfte gefährdet hat, dann endet an dieser Stelle politischer Austausch und die Agitation hat zu beginnen. Aber das ist Hetze. Ja, das ist Hetze. Dazu will ich. Schön. Das ist Hetze. Ich meine, Ja. ich bin dafür, dass er seine Meinung sagen darf. Aber ich frage mich halt, was so jemand halt beim WDR zu suchen hat. Also nicht, dass ich ihn da weghaben will oder so, aber wie kommt man da drauf, jemanden mit so einer Einstellung in ein Medium zu holen, das die Demokratie stützen soll? Ja, selbst wenn nicht, es ist ja immer noch dieses, es ist okay, wenn wir es machen. Das ist ja immer noch keine falschen Taktiken, nur falsche Ziele. Ja, das ist Hetze. Das Ja. ist einfach, das ist die Essenz von dieser Bewegung, glaube ich. Wenn du alles wegdestillierst hier und wirklich die Essenz von dieser Bewegung rausholst, dann ist es, it's okay when we do it und falsche Taktiken, falsche Ziele. Das ist die Essenz dieser Bewegung. Nichts mehr ist am Ende über. Aufrufen. meine ich ganz ehrlich, völlig ohne Ironie, dazu will ich aufrufen. Wenn ich diese beschissenen Tweets lese, will ich mir auf Jackie Cola mit dem fettesten Böller meinen Mittelfinger abspringen und dem beschissenen Konrad-Adenauer-Haus als Ausstellungsstück zur Verfügung stellen. Es kann doch nicht sein. Das Jahr ist wenige Tage alt und Deutsche stellen sich in die Öffentlichkeit und können unwidersprochen von der Mehrheitsgesellschaft ihre faschistischen unwidersprochen Politik unwidersprochen von der Mehrheitsgesellschaft. Ist dir schon mal der Gedanke gekommen, dass die Mehrheitsgesellschaft nicht so erfreut drüber ist, wenn die Feuerwehr und die Notdienste angegriffen werden? Ist dir der Gedanke überhaupt schon mal gekommen? Oder benutzt du Mehrheitsgesellschaft so als eingetragenes Grußwort, so ungefähr? Das sind halt die, mit denen ich mich legitimiere und meine radikalen Ansichten legitimieren will, oder was? Die Mehrheit. Die Mehrheitsgesellschaft. Der ethnischen Reinlichkeit propagieren. Es kann nicht sein. Wer sich gegen die Ethnische Reinlichkeit. Das hat doch damit gar nichts zu tun. Ethnische Reinlichkeit. Universalistische Idee stellt. Wer anzweifelt, dass Menschen gleich und als Gleiche zu behandeln sind, der ist als politischer Feind auf radikalste Weise zu bekämpfen. Ja, an dieser Stelle ist Satire, Satire, ha ha ha ha. An dieser Stelle ist es vor allen Dingen wichtig, klarzumachen, dass die Menschen nicht alle gleich sind, sondern es macht ja nicht jeder so einen Schwachsinn. Und das hängt auch nicht davon ab, wo die Leute herkommen. Und ihr seid diejenigen, die daraus so ein, ja, an dieser Stelle, wenn wir das jetzt irgendwie annehmen, dann muss das ja auf alle abfärben, weil ihr ja dieses Ding habt, von wegen, die Weißen sind so, die anderen sind so und die weiße Weisheit und hier die Whiteness, die irgendwelche kulturelle. Fragile, glaube ich, was, ne? Kulturelle. Fragile. Kulturelle. Fragile Weisheit. Ja, generell ist das ja bei denen so ein Ding, dass Weisheit irgendwie ein Ding ist, was man besitzt oder nicht besitzt. Das ist ja euer Schmarrn. Ja, abgesehen davon könnt ihr ja auch, wenn ihr die Analyse für falsch hält, mal eine eigene dagegen halten, ne? Übersetzen, wie das heißt. Ja, aber es gibt ja nichts. Also ich meine, die Videos sprechen ja eine Sprache. Also die haben wir alle gesehen. Und ist falsch, sozusagen. Für ihn ist ja nicht. Also ich weiß nicht, was seine Alternative ist. Lass die einfach mal machen, vielleicht. Weißt du so? Die brauchen das einmal im Jahr oder so. Ich weiß nicht, was seine Alternative ist. Die Alternative ist, die Leute müssen sich alle die Ohren und die zuhalten und die Augen zumachen und sagen, la la la la la. Es ist alles egal. Und wir sind ja die wahren Schurken hier. Das ist die Alternative. Ja, und der Bios Theoretikos, der sagt im Chat gleich, also die mit Signalpistolen in die Menge schießen, sind gleich denen, die das nicht tun. Und das ist eine gute Frage, weil eben daran hängt es ja an der Tat. Ja, das war ja das, hängt ja an der Tat, nicht an der ist auch schwarz, der hat sicher mitgemacht, genau. Sondern wenn, würde man die Leute raussuchen, die man auf Videos hat, wo man klar sagen kann, das ist diese Person, die schießt hier mit einer Schreckschusspistole in die Menge. Und da ist es völlig scheißegal, ob der Herbert, Günther oder was weiß ich, Cem heißt. Ja, erstmal schon. Aber das ja. Versteht gar nicht. Für die Analyse, dass wir da ein Problem mit Migrationspolitik haben, ist es nochmal natürlich ein anderes Ding. Da ist diese Sache, wo die Leute dann herkommen, halt schon interessant, aber das ist ja auch nochmal wieder eine andere Sache, worauf die Leute ja nicht damit hinaus wollen, zu sagen, jemand, der sowas nicht macht, gehört da in Sippenhaft oder so. Sondern das Problem ist halt trotzdem da. Also, na, also das Problem ist trotzdem da. Und auch wenn das jetzt die Mehrheit oder die Minderheit oder so ist, soweit das so ein signifikanter Teil ist, dass es halt ein Problem macht, ist es ein Problem. Und da muss man sich damit beschäftigen. Ja, aber er versteht ja unter Beschäftigen auch gleich wieder halt, er hört schon draußen wieder die Stiefel auf dem Pack, auf dem Pflaster. Kulturkampf! Ja, kommen wir zu Klimaprotesten. Oh, scheiße. Das Kohlebeschleunigungsgesetz. Genau, Juhu. ich habe mir gedacht, wir schauen uns nochmal, weil das jetzt auch rumging. Da gab es auch eine namentliche Abstimmung dazu, wo halt die ganzen Grünen natürlich dafür gestimmt haben, weil ja auch der Titel des Ganzen Beschleunigung des Braunkohleausstiegs natürlich heißt. Aber in diesem Antrag steht halt auch drin, dass sie dieses Dörfchen Lützerath da noch dem Bagger opfern. Und insofern haben halt die Leute, die dafür gestimmt haben, da jetzt am Wochenende dann dagegen protestiert und dann wieder so getan, als würde jetzt die Welt untergehen wegen einer Sache, einem Kompromiss im Endeffekt, den sie selber geschlossen haben. Und ich wollte einfach nochmal die Dame von den Grünen, die hier als erstes das vorstellt, wollte ich abspielen und dann nochmal im Anschluss den Herrn von der FDP, der das auch ganz gut zusammengefasst hat, das Problem, was ja nicht nur bei dem Ding ist. Also es ist schon eine Weile her. Von wann war das hier genau? Sieht man das hier irgendwo? Das stand oben, 1.12.22. 1.12. Ja. Okay, also doch noch nicht so lange. Muss ich drücken? Aber am Ende sagen zu solchen Sachen ja mal Politiker was, die vielleicht auch einen Hintergrund haben. Das ist schon gefährlich. Also das wird jetzt nicht so ein Meme-Ding wie die ganzen Sozialpolitik-Debatten, glaube ich. Oder? Oder doch? Naja. Ja, ich frage ja, deswegen frage ich Also ja. Helge ist nicht dabei. Ja, eben, also. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Im parlamentarischen Prozess haben wir den Entwurf der gesetzlichen Veränderung für den Braunkohleausstieg im Rheinischen Revier erweitern können. Wir haben das KVBG Paragraph 54 klimapolitisch nachgeschärft und so Grundlagen gelegt, dass wir auch als Parlament zukünftig handlungsfähig sind. Konkret in Paragraph 54 findet sich nun die Formulierung, dass nicht nur regelmäßig auf die Erreichung der Klimaschutzziele überprüft werden muss, sondern bei drohender Nichterreichung der Klimaschutzziele Maßnahmen zur Zielerreichung vorgeschlagen werden müssen. Frau Können Kollegin, wir das können Sie denn noch eine Viertelstunde Zeit haben? Wir 1,25 sind oder mittlerweile so bei. haben? Weil das ist ja. Ich glaube, den Knopf Das gibt ist es hier nicht, ja. aber wird gleich Okay. Ups. interessanter. Okay. Ich bitte jetzt wirklich die Kolleginnen und Kollegen um etwas Ruhe und insbesondere aus der Fraktion der CDU/CSU um den Pulk von Herrn Amthor herum. Doch ich sehe das ja von hier oben, wie gesagt. Ich weise nochmal auf die Uhrzeit hin, ne? Das ist 22:43 Uhr gewesen am 1. Dezember. Und Also. Amthor Albert rum, oder was? Man mag ihn ja schätzen, aber das kann man auch leise machen. Also insofern würde ich darum bitten, wie gesagt, der Rednerin zuzuhören. Das gilt auch für die Mitglieder der SPD-Fraktion. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Diese Maßnahmen sind sehr wichtig, weil das Ziel sollte uns weiter von uns sein, dass wir viel schneller aus der Kohle aussteigen müssen, weil sie nach wie vor die klimaschädlichste Form der Energieerzeugung ist. Unser Ziel muss es bleiben, unabhängig und klimagerecht zu werden mit einer Energieversorgung aus 100% erneuerbar. Das Klimagerecht, da könntest du bedeutet auch sagen, erstens, wir müssen Flunsch werden oder Pfirt oder Bzzzt, weil das ist, hat genauso viel Inhalt. Klimagerecht. genau, 100% Erneuerbare, deswegen verdoppeln wir unsere Gaskraftwerke in den nächsten 10 Jahren. Unsere Politik muss Schnarpf werden. Klimagerechtigkeit. Oh. Im Rheinischen Revier müssen wir nachschärfen. Und wir brauchen auch einen schnelleren Ausstieg aus der Braunkohle in den anderen Revieren in Deutschland. Zweitens, bitter nötig ist auch natürlich ein Ausstieg aus der Steinkohle. Sie müssen sie nicht ständig zwischenpöbeln, das ist sehr unhöflich. Aus der Steinkohle, weil in den Abbauregionen in Nordkolumbiens beispielsweise massive Menschenrechts- und Umweltzerstörungen stattfinden. Vor 3 Wochen im Vorfeld von der UN-Klimakonferenz haben wir hier im Bundestag beschlossen, dass wir eine Klimapartnerschaft mit Kolumbien eingehen werden. Das werden wir jetzt parlamentarisch weiter begleiten, zusammen auch mit Parlamentariern in Kolumbien und mit indigenen Dachverbänden, weil wir wollen eine klimagerechte Partnerschaft errichten mit dem Ziel, dass auch dort Steinkohletagebaue stillgelegt werden. Also wissen wir Am schon mal Bescheid. deutschen Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ja, vor allen Dingen wissen wir schon mal, das war bei der nächsten Krise, da muss Kolumbien importieren, weil die dann reichlich zur Verfügung haben, weil sie es nicht abgebaut haben, so wie jetzt in Südafrika schon beim aktuellen. Ich habe gehört, eure Winter sind nicht mehr so kalt, da ich habe Schnee hier. Ja, nee, Kolumbien. Ja, gebt unser Geld doch, wem ihr wollt, sag ich jetzt einfach mal. Also, weil wir haben ja eh keine Kontrolle mehr darüber, was ihr damit macht. Ihr schleudert das an jeden auf der Welt raus. Und hier haben wir halt Schulen, die verrotten und irgendwie Brücken, die man nicht befahren kann und keine Energiesicherheit. Aber haut die Kohle raus, Kolumbien, wegen mir. Warum nicht? Kolumbien ist doch sicher nett da. Versickert ja, auch gehört, sicher nirgendwo. Gutes Koks, ja. Ich meine, vielleicht können wir da ja so ein Ökotop für die Nilpferde vom Escobar machen. Bis das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet wird, dürfen wir niemals aufhören, dafür zu ringen, dass es noch eher vom Netz geht. Denn hier geht es nicht nur darum, unsere Klimaziele einzuhalten, sondern auch die Klimakrise aufzuhalten. Dabei müssen wir die Warnungen der Klimawissenschaft sehr ernst nehmen, weshalb wir auch den Klimaexpertenrat in der Funktion des Überprüfers neu ins Gesetz eingefügt haben. Unterschiedliche Prüfen. Freut euch auch so auf den Klimaexpertenrat der Gesetz. Ja, ich frage mich nur, wenn Sie doch sagen, dass Sie das jetzt über CO2-Steuer und so weiter so weit verteuern, dass es eh uninteressant wird, warum man das alles dann noch verbieten muss obendrauf. Ich finde dann. Ja, wenn der Markt dann eben nicht ganz so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben, ist das vielleicht auch ein Lerneffekt und muss ja auch nicht immer so hundertprozentig laufen, aber ja, es ist eben einfach unfrei, ne? Diese ganze Verbietung, Gesetzerei. Ne? Studien und Gutachten mit Bedacht zu lesen, sehe ich als meine Verantwortung als Abgeordnete. Und deswegen, heute Morgen ist eine neue Aurora-Studie veröffentlicht worden, die den Erhalt des Dorfes Lützerath als energiewirtschaftlich möglich ansieht. Und diese müssen wir jetzt auch sehr genau prüfen. Für wen denn? Warum denn? Guck mal. Da haben die Experten direkt die richtige Studie geliefert, damit man jetzt sagen kann, das brauchen wir doch überhaupt gar nicht. Müssen wir auch gar nicht wegbaggern. Geht auch so. Ich habe zwar jetzt gerade das Gesetz, dass ihr das machen könnt, aber wir sagen jetzt schon wieder so, ja, eigentlich wollen wir das ja nicht. Wirklich. Also lass noch mal gucken. Aktuell weigert sich der zuständige Bürgermeister von Erkelenz, einer Räumung zuzustimmen. Und wir sollten diese Gelegenheit nutzen, um innezuhalten. Keine Räumung, keine Eskalation, keine Verletzungen, keine Traumatisierten. Der Kohlekonzern RWE trägt hier die Verantwortung. Warte mal. Du setzt also gerade dem Gesetz, dass du hier abstimmen willst, die Pistole auf die Brust. Und danach stimmst du mit Ja. Oder deine Partei stimmt mit ja. Aber ihr sagt schon, korrekt, ihr habt eigentlich gar keinen Bock, das Gesetz einzuhalten. Na, zumindest nicht in diesem Fall. Ne? Also sie wollen es ja schon natürlich. Sie nicht. Wollen ja natürlich schon einen vorgezogenen Ausstieg, den wollen sie ja schon. Aber jetzt zu sagen, dieses Dorf muss jetzt noch weg, das wollen sie ja wieder nicht. Ja, dann hätten sie das vielleicht vorher anders verhandeln sollen oder so, bevor man so ein Gesetz macht. Das war natürlich. Ich meine, ich will hier nicht zu nahe treten, aber so einfach wie Ihre Rede war und so sinnentleert Kalenderspruch an manchen Stellen, dass Sie vielleicht gar nicht verstehen, was die da machen. Dass Sie halt denken, so die TikTok-Videos und so, das wäre das richtige Politik machen. Und hier, das haben Sie noch nicht so ganz verstanden mit den Gesetzen. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Den sozialen Frieden in unserer Region zu gefährden. Was wir brauchen, ist jetzt ein Moratorium mit dem Ziel, Lützerath zu erhalten. Ich möchte hoffnungsvoll enden. Noch vor 3 Jahren wäre es undenkbar gewesen, nun den Erhalt all der anderen Dörfer und der Höfe am Tagebau Garzweiler schwarz auf weiß rechtssicher in einem Gesetz zu finden. Aber das ist jetzt Realität. Noch vor kurzer Zeit. Und damit sind wir noch nicht zufrieden. Wir haben einen Haufen fertige Baracken, die da rumstehen, deren Bewohner vielleicht schon lange umgesiedelt sind. Keine Ahnung. Die haben wir jetzt gerettet und die stehen da und die Kohle unten drunter, die kann man jetzt nicht abbauen. Ist das nicht wunderbar? Aber dieses eine Dorf. Oh Gott. Ja, und für die Analyse musst du dich an den Fratscher wenden vom DIW, der kann alles erklären. Ja. Alles. Oder die Deutsche Umwelthilfe klagt einfach gegen irgendwas. Man kriegt das schon weg. Ja. Energiekadervertrag aussteigen, aber auch das ist jetzt Realität geworden. Also, wir können es schaffen, gemeinsam die Klimakrise aufzuhalten und die Grundlagen für ein besseres Morgen zu legen. Im Entschließungsantrag begrüßen wir es zudem, dass Menschen das Recht erhalten, jetzt unbürokratisch ihre Häuser und Grundstücke in den Dörfern zurückkaufen zu können. All das ist möglich, auch besonders dank der Menschen in den Dörfern, die sich engagiert haben für den Erhalt und dank des zivilgesellschaftlichen Engagements der Klimagerechtigkeitsbewegung. Und Zivilgesellschaft. Oh. Wir sind so toll, ich und meine Freunde auf TikTok. Hey, Politik. Yeah. Was war das? Das war mein neuer Effekt. Den habe ich mir für 10.000 Abos mal gegönnt. Na teuer? Ach ja, 10.000 Abos. Ja, aber momentan nicht mehr. Also wenn da irgendwer da draußen ist, der noch nicht abonniert hat. Also irgendwie hat man es geschafft, uns wieder unter 10.000 zu drücken. Waren wahrscheinlich die Leute, die uns damals nur wegen Sally abonniert haben. Wahrscheinlich. Wollten uns jetzt um einen auswischen, meinst du? Ja, weiß nicht. Die lebendige und vielfältige Zivilgesellschaft. Ungehorsam wäre der Erhalt des Verwaltens, aber auch der Erhalt der Dörfer nicht möglich gewesen. Vielfältige Zivilgesellschaft. Ohne zivilen Ungehorsam wäre der Erhalt des Hambacher Waldes, aber auch der Erhalt der Dörfer nicht möglich gewesen. Und dafür verdienen Sie unseren Dank und unseren Respekt und keine absurden Debatten. Frau Kollegin, ich habe Ihnen das Wort entzogen. Sie haben bereits Ihre Redezeit um 35 Sekunden überzogen. Yes, sir. Sie haben jetzt noch genau 3 Sekunden, um Ihre Hauptbotschaft zusammenzufassen. Ja, genau. Das habe ich, ehrlich gesagt bei denen, so lange wie wir das jetzt schon gucken, auch noch nicht gesehen, dass da wirklich das mal gemacht wird. Aber es lag vielleicht auch an der Uhrzeit. Ja, aber bevor sie wollte nach Hause. Bevor sie da das Wort entzogen bekommen hat, ja, Hambacher Forst, ne, das war ja auch so super, Hambacher Forst, ne? Das war ja auch ein Riesenerfolg. Das war ja auch so ein Ding, was die Grünen entschieden haben, dass es wegkommt. Und hinterher deren Fußsoldaten da. Man könnte ein Muster erkennen, wenn man böswillig wäre. Und der zivile Ungehorsam der zivilen Gesellschaft. Ja, okay. Jetzt noch den Herrn von der FDP. Nachtschicht. Und wir achten jetzt sehr auf die Redezeit. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich bin ja schon froh, dass Wolfgang Kubicki nicht mehr hinter mir sitzt. Dann habe ich ja vielleicht noch 20 Sekunden mehr zu sprechen. Das glaube ich nicht. Mit dem vorliegenden Gesetz, meine Damen und Herren, verlängern wir die Laufzeiten zweier Kohlekraftwerksblöcke im Rheinischen Revier über das Jahr 2022 hinaus. Damit vergrößern wir in den kommenden Jahren das Stromangebot, das angesichts steigender Energiepreise und hoher Inflation bitter notwendig ist. Auch in anderen Bereichen hat sich die FDP innerhalb der Bundesregierung erfolgreich für die Vergrößerung des Stromangebotes eingesetzt. Die 3 verbliebenen Atomkraftwerke bleiben länger am Netz. Die Installation von Photovoltaikanlagen wurde vereinfacht. Die Verstromung von Biomasse wird ausgeweitet. Das ist angesichts der aktuellen Umstände eine verantwortliche Energiepolitik für Deutschland und Europa. Da die Kohlekraftwerke im Rheinischen Revier länger laufen, brauchen wir fürs Erste schlicht mehr Braunkohle, als ursprünglich geplant war. Aus diesem Grund muss leider auch der Weiler Lützerath dem Tagebau weichen. Ja, ich meine, wollen Sie jetzt, meine Damen und Herren, das ist ja jetzt alternativ im Ruhrgebiet die Steinkohle wieder aufmachen oder was? Das ist doch Blödsinn. So gesehen ist das auf jeden Fall richtig, das wieder zu baggern. Jetzt schon ein interessantes politisches Spiel. Ich finde es ja gut, Kollegin Henneberger, dass Sie selbst in die Bütt gehen, aber Sie müssen auch die politische Verantwortung der Grünen in Nordrhein-Westfalen sehen. Wir haben in den Debatten um den Hambacher Forst fast bürgerkriegsähnliche Verhältnisse in Nordrhein-Westfalen gab. Und ich finde, es ist dann auch in der Verantwortung einer Partei, dafür zu sorgen, dass die Leute, die derartig emotionalisiert worden sind, auch wieder eingebunden werden in die offene politische Debatte. Und das ist Ihre Verantwortung. Und Herr Oellers, Sie haben als CDU... Sie haben als CDU... Da habe ich jetzt aber auch auf den Applaus gewartet. Erstens dafür, dass er eine sehr gute Beweisführung sozusagen geliefert hat. Und zweitens dafür, dass er nicht wie andere Leute sich von deutlich lauteren und deutlich mehr Zwischenrufen aus der Ruhe bringen lässt, sondern einfach sein Ding vorträgt. Hut ab. Ministerpräsident Wüst Ministerpräsident werden kann und haben diese Vereinbarung mit RWE abgeschlossen. Wo schon heute auf den Fluren gesagt wird, na, ob das wirklich so funktioniert 2030, da glauben wir alle noch nicht dran. Und wenn Sie dann uns, ich möchte sagen, sehr emotional über die Probleme der Menschen in den Dörfern, die umgesiedelt werden, darstellen, finde ich das in hohem Maße politisch unkorrekt. Denn die Union hat in Nordrhein-Westfalen bis nach der Landtagswahl eine andere Politik betrieben. Und jetzt so zu tun, als ob sie der Retter der Dörfer im Kreis Erkelenz sind, das finde ich schon ziemlich unangemessen. Und meine Damen und Herren, am Ende brauchen wir in Nordrhein-Westfalen eine Befriedung der Energiedebatte. Und deswegen fordere ich sowohl Union als auch die Grünen auf, sorgen Sie dafür, dass wir Lützerath nicht wieder zu einem Thema bekommen wie die Debatte um den Hambacher Forst. Denn auch der CDU-Innenminister Herbert Reul sagt, es geht eben nicht nur um Kohleverstromung, sondern es geht eben auch darum, dass demokratische Entscheidungen von Gerichten und Politik friedlich umgesetzt werden können. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ja, wir sind so wieder Widerstand, ist ja nichts gegen zu sagen, wenn dann aber das Ganze auch noch Sinn hat. Und das hat es eben hier nicht mehr. Ja, es ist alles entschieden. Und es ist doch nicht nur von diesen anderen bösen Leuten entschieden, spät jetzt, sondern es ist ja von den bösen, von den guten Leuten entschieden auch noch, ne? Also haben die Unterlagen lange genug ausgelegen in der Behörde. Auf Alpha Centauri. Ja, eben. In einem abgedunkelten Raum, in dem es kein Licht gab, die, mit einem Schild. Wie hießen die? Vogonen? Nee. Die Vogonen, ja. Doch, oh, nee. Zerfrettelter Grundzwanzling. Ja, dann, also wenn das passen würde, dann hätten die ja quasi, wie wäre das dann? Widerstand ist zwecklos. Die protestieren dann selber dagegen, oder? Widerstand ist Zweck. Ja, es ist. Aber ich finde das ganz gut, wie das jetzt ausgegangen ist, auch wenn das wieder viel zu viel Geld gekostet hat, alles. Aber es zeigt halt auch mal, dass man Verträge oder Vereinbarungen im politischen Bereich auch einhalten muss. Und es zeigt vielleicht auch mal Grenzen auf von dem, was Sinn macht und was nicht. Vielleicht denkt ja mal jemand nach, auch wenn die Chance gering ist, weil es gibt genug Kühe, Schweine, die gleich wieder durchs Dorf getrieben werden, um das Nachdenken über diesen Prozess zu verhindern. Was das für ein Irrsinn war im Endeffekt. Ja, und jetzt kommt der Fechenheimer Wald, ja, super. Ja, genau, kommen wir gleich zum nächsten Thema. Aber das eine wollte ich nochmal aufgreifen, was der letzte Redner gesagt hatte, dass es zu einer Befriedung der Situation führt. Das ist eigentlich die Normalität im politischen Prozess, dass im Parlament da ein Kompromiss ausgehandelt wird und die Grüne Partei hat dem ja zugestimmt. Ich meine, 101 Personen haben zugestimmt, eine Person hat sich enthalten, keiner hat dagegen gestimmt. Und das sollte eigentlich zur politischen Befriedung führen und jetzt sollten die Grünen, wenn sie zu den Protesten hinfahren, mit den Aktivisten reden und versuchen, die ein bisschen zu beruhigen und genau das Gegenteil machen sie. Und das ist halt schon ganz schön, aber ganz schön krass. Der fossile Kapitalismus. Ja. Es entspricht einfach nicht die Idee der Demokratie, wie sie funktionieren sollte, liebe Grüne. Warum macht ihr so einen Scheiß? Ja. Aber das nächste Debakel, der Fechenheimer Wald, ja, das ist im Endeffekt ein vor 50 Jahren, in den 1970er Jahren, wurde ein Autobahnplan gemacht und da wurde gesagt, okay, im Jahr irgendwann 2015 soll mal dort ein Tunnel gebaut werden. Der Riederwaldtunnel als Verbindung zwischen zwei Autobahnen in der Nähe von Frankfurt. Und 50 Jahre später kann es immer noch nicht gebaut werden, weil seit 16 Monaten Aktivisten das Waldgrundstück im Frankfurter Osten besetzt halten. Dutzende Baumhäuser sind durch Seile miteinander verbunden. Überall hängen Transparente und Sonarpaneele, weil sonst würden die Handys ja leer gehen. Ja, also da ist direkt der nächste Konflikt vorbereitet, weil da jetzt halt auch bald geräumt werden soll. Da wurde jetzt erstmal beschlossen, dass da eine Sicherheitszone eingerichtet wird, damit halt erstmal die Aktivisten da demnächst entfernt werden können. Mal gucken, was da noch passiert. Also Aufregerthemen gibt es da ja genug. Und es geht natürlich um die ganzen Käfer und die Baumarten, die dort sind. 42 verschiedene Vogelarten sind dort, ja, und Erdkröten, Grasfrösche, Bergmolche, Blindschleichen, Waldeidechsen. Na klar, im Fechenheimer Wald. Im Fechenheimer Wald gibt es die alle. Ich weiß nicht, war jemand von euch außer dem Preis schon mal im Fechenheimer Wald? Ich meine, ist jetzt wir reden hier über ein 900 mal 90 Meter irgendwie. Genau. Also wir reden über einen kleinen Streifen in einem Stadtwald, einem völlig, also es ist kein Urwald, es ist kein echter Wald, es ist und man stellt woanders Bäume hin dafür. Ich meine, aber am geilsten finde ich an der Nummer eigentlich, dass sie jetzt so praktisch, sie fällen jetzt um die Bäume herum, auf denen noch irgendwelche Leute Baumhäuser haben oder so ein Scheiß. Das sind dann sogenannte Habitatbäume, die werden nicht gefällt, aber halt um diese, was ich auch wieder eigentlich poetisch finde, ja, dass dann um diese Leute rum praktisch der Wald weg ist und sie sitzen dann auf den letzten 12 Bäumen und denken sich, ja. Alle Molche sind noch da. Hat voll was gebracht, was wir hier gemacht haben. Ich meine, ich verstehe das vollkommen, dass man jedes Stück Wald schützen will, weil Wald ist eine tolle Sache und wir Weltraumaffen rufen auch immer wieder dafür auf, dazu auf, dorthin zu gehen. Aber die Frage ist halt auch immer, was für ein Wald ist es? Gibt es einen Ausgleich? Wird hier was gemacht? Und halt dieses stupide, dieser Baum muss hier bleiben, ist halt, ja. Irgendwie muss man ja auch zum Wald hinkommen. Deswegen wird die Autobahn gebaut. Man muss da einen Kompromiss eingehen. Und wie gesagt, das ist ein Plan, der besteht seit 50 Jahren und kommt jetzt erst zur Umsetzung. Oder sollte zur Umsetzung kommen, wurde deswegen jetzt schon wieder verzögert. Ist doch dasselbe wie mit der A49. Was war das? Hambi? Ich verliere den Überblick. War das Hambi? Nee, das war was anderes wieder, ne? Irgendwas da oben sollte auch irgendwas bleiben. Aber die das bauen ist jetzt Fechi hier, oder ne? Ja, das ist aber Fechi. Das ist nicht Hambi. Ich habe einen sehr erfolgreichen Tweet im Moment, den viele Leute offensichtlich mögen, wo ich gefragt habe, ob man den Leuten, den Kindern, ob man ihnen ins Gehirn geschissen hat. Oder ob sie aus dem Bildungskarussell ausgestiegen sind nach dem Kindergarten. Weil dieses infantile Hambi, Lützi, Lauti, Transpi, ich komme da nicht drauf. Klar, das macht mich, sage ich offen, das macht mich in einer gewissen Form aggressiv. Ja, also nicht, dass ich jemanden da verprügeln will, aber ich möchte ihm eigentlich sagen, dass er sich wie ein Mensch benehmen soll. Wie mein Umweltschutz und Artenschutz und sowas ist ja alles schön, aber es gibt hier halt auch wieder eine gewisse Überhöhung und eine politische Ausschlachtung des ganzen Themas. Ja, aber so ein kleines Stück. Oder hier mal ein Zitat von einem Aktivisten vor Ort. Im 21. Jahrhundert dürfen keine Autobahnen neu gebaut oder ausgebaut werden. Das ist, damit gießen wir weiteres Öl ins Feuer der Klimakrise. Also wir dürfen gar keine Autobahnen mehr bauen. Aber die Leute fahren doch an der... Also ich wohne ja hier in der Nähe von der A49. Ich kenne die Strecke nach Marburg. Und ich weiß auch, was die A49 bringen wird. Und ich kann euch was ganz Einfaches sagen. Das CO2 wird trotzdem verfahren. Es wird halt jetzt auf einer Bundesstraße verfahren. Die Leute müssen von Gießen nach Marburg und von Marburg nach Gießen fahren. Das ist einfach so. Ja. Das heißt, ich meine, die fahren ja auch schon. Sie müssen halt nur Umwege fahren. Also mehr. Versteht ihr langsam, worauf ich hinaus will, Aktivisten? Ach, Mann, ey. Rechnen. Mathe. Matti. Rechni, Zali. Adiri. Da stehen die Fühlis im Weg. Ja, die Fühlis, genau. Ich finde, Kinder sollten aus der Schule fliegen, wenn sie so ein Wort benutzen. Einfach mal eine Woche auf die stille Bank. Ja, dieses bisschen nicht mehr so reden. Diese Verniedlichungsformen sollen wahrscheinlich so viel sagen wie hier unsere kleine heile Welt und der fossile Kapitalismus oder der fossile Kapitalismus kommt und frisst uns alle auf. Nicht schlecht. Na, und dieses hatte ich letzte Woche komplett vergessen. Das war ja auch noch dieses Spiegelcover hier mit dem Karl Marx. Wie viel Karl Marx fährt er denn? Hatte Marx doch recht, warum der Kapitalismus so nicht mehr funktioniert und wie er sich erneuern lässt. Speichel. Mit grünem Hemd und Tätowierung, Feminismus-Symbol, Recycling-Symbol. Windrad um den Hals als Kette. Um den Hals, ja. Das Windrad. Oh Mann. Ja, aber darauf läuft es hinaus, ne? Also ich finde das auch so lustig. Diese Leute, fossiler Kapitalismus, tralala und so. Und habe ich mir direkt gedacht, im Sozialismus oder so, da würde sich die Frage gar nicht stellen. Wenn die da entschieden haben, dass ihre Volksgemeinschaft diese Kohle braucht, dann kriegen die Leute da keine Entschädigung. Dann können die oder wie, ihr wollt protestieren. Ja. Weißt du, was wie, ich am traurigsten an der ganzen Nummer finde hier? Ist gar nicht der Karl und das dumme Augenbrauen hochziehen und die ganze Nummer mit dem grünen Hemd und sondern oben das Augenbrauen oben links das 2023 bringt 30 Promi-Prognosen für das neue Jahr. Wir reden hier vom Spiegel, wir reden vom fucking Spiegel und das ist Gala-Scheiße. So tief ist dieser Drecksladen schon gesunken. Ach, guck was mal. 30 Promi-Prognosen fürs neue Jahr. Ist ein Spezialteil über Harry und William drin? Aber das ist Boris Palmer, hier, Blutbuchmann und ich glaube, das ist diese Palia Rolinski oder wie die heißt. Oh Gott. Ja, von der will ich ja auch wissen, was das neue Jahr bringt. Ja, natürlich, ich meine. Oder die Nahtoderfahrung, das haben sie früher aber auch immer abgetan, so als Esoterik und so. Und das ist ja irgendwie auch, ne? Und jetzt macht der Spiegel Marx doch recht. Auf dem Titelbild, schaut das. Schon krass. Ja, der Nicht-Binäre sagt doch bestimmt, das neue Jahr bringt ganz viel Transfeindlichkeit. Irgendwo sind immer noch Leute, die nicht meiner Meinung sind. Das sollten wir verbieten. Ja, aber ist schon lustig, ne? Also. Hatte Marx doch recht. Nein, Marx hatte nicht recht. Das kann man ganz kurz beantworten. Es ist ja meistens so, dass die Frage auf dem Titel oder ne, im Titel nicht mit Ja beantwortet wird, sondern eher mit Nein. Ja, es kann schon sein. Es haben mir auch Leute dazu geschrieben, als ich mich darüber aufgeregt habe bei Twitter. Kann natürlich sein. Ich habe es natürlich auch nicht gelesen, aber warum? Also, ja, so, du stellst jetzt eine These auf und die bestätigt sich in der Regel eben eher nicht, ne? Ja, es ist natürlich nicht so richtig ein Mask-Off-Moment, wie man das sagt, aber es gibt ja genug Leute, die das genauso sehen. Ne? Also, selbst wenn die Spiegelautoren das jetzt nicht unbedingt machen, aber es gibt genug Leute, die das so sehen. Und das haben wir jetzt auch vergangene Woche bei diesen Linksextremen da wieder erlebt, mit dem fossilen Kapitalismus und diesen ganzen Dingen. Aber ich kann noch eine Frage von dem Cover beantworten übrigens. Also zumindest für Menschen, die in den 20er, 30er, 40er, 50er Jahren in der Sowjetunion gelebt haben, die haben am Ende oft die Mündung von einem Gewehr gesehen, als letztes vor dem Tod. Ja, ja oder irgendwo die... Nicht schön. Das Nichts irgendwo da, wo man im Gulag war. Ja. Das Essen, was man nicht gekriegt hat, oder? Ja, der Mauch regelt das. Ja, kommen wir zur absoluten Frechheit, also zum Dummverkaufen für 18 Euro. Ist es wirklich schon so schlimm? Ja, ist es. Wird jetzt auf jeden Heller und Energiewende. Die wurde gerade auch schon zitiert. Genau. Alles wird verglichen, kein Kilo darf zufrieden sein. Kommentar zu Klimazielen. Ein Tempolimit hätte den CO2-Überschuss abgefangen. Ja, da habt ihr es. Aber wir wären auch damit durchgekommen, wenn nur diese garstige FDP nicht gewesen wäre. Laut einer Studie der Agora Energiewende hat Deutschland 2022 sein Klimaziel beim CO2-Ausstoß nicht erreicht. Ein Tempolimit von 100 auf den Autobahnen hätte den Großteil der zu viel ausgestoßenen Treibhausgase eingespart. Wow, kommentiert Georg Ehring. Ja, im Leben haben nicht, sich vorher auch vorgestellt, dass im das klappt. Im fucking klappt Leben nicht. Mit Tempolimit wäre es nicht passiert. Lagen die Emissionen 5 Tonnen, 5 Tonnen. Ja, und hier steht zwar, die FDP verhindert. Besonders groß ist die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit im Verkehr. Dabei hätte eine simple und dazu noch kostenlose Lösung gereicht, um das Klimaziel der vergangenen Jahre nahezu einzuhalten. Ja, aber es ist ja auch genau, es ist alles kostenlos, ne? Ob jetzt irgendwelche Lieferungen rechtzeitig irgendwo ankommen oder so. Oder irgendwelche Allein Leute. Das Abschrauben und Anschrauben der Schilder kostet so viel Geld, dass du wahrscheinlich dein Leben lang gut davon auskommst. Ja, musst ja nicht ändern, das Schild. Musst ja nur sagen, ab jetzt ist Tempolimit 100. Nö, sagen die Leute ja hier, da stand aber 160. Ein Tempolimit von 100 auf den Autobahnen. Und du weißt, das ist Deutschland. Ja. Hier darfst du wahrscheinlich auf der Autobahn gar nicht fahren, wenn keine Geschwindigkeitsschilder da sind. 4,3 Tonnen angeblich. Das verhindert im Leben nicht. Vor allem, wir haben ja dieses, also wir tun schon so viel. Wir tun mehr als viele andere Länder auf der Welt. Und dass wir das halt nicht erreichen, liegt ja auch an Faktoren, die einfach nicht in unserer Hand lagen. Ja, und wir haben es ja auch mal verglichen, es geht ja um Gigatonnen oder was, ne? Was machen denn hier 5 Millionen Tonnen aus? Ja, und ich würde auch in Zweifel ziehen, dass das überhaupt aufgeht, diese Rechnung. Und die gleichen Leute sind ja mitverantwortlich dafür. Sind ja mitverantwortlich dafür, sagt auch hier der Masi Masel oder Masi 38, die sind ja mitverantwortlich, weil das sind die gleichen Leute, die den Ausbau oder Weiterbetrieb von Atomreaktoren blockieren. Und deswegen brauchen wir so viel Kohle im Moment und deswegen stoßen wir so viel Dreck aus. Ich meine, hätten wir jetzt schon reagiert und vielleicht wenigstens mal was auf den Weg gebracht? Nö. Wegen kategorischer Weigerung einer Regierungspartei. Geht halt nicht. Geht gegen deren Glauben. Tja, also deswegen müssen wir jetzt langsamer fahren. Ist doch eine ganz einfache Rechnung. Die werden uns zumindest auch vollkommen durchsetzen. Statistisch gesehen benutzt jeder Mensch in Deutschland 10 Tonnen CO2. So. Also 500.000 Menschen weniger und dann könnten wir auch 5 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Wie viele Ausreise? So kann man argumentieren. Keine Ideen. So passen wir Marx fürs heute an. Ne? Nun, genau so. Guten Tag, Herr Preis. Wir können ja, über Ihre Großmutter sprechen. Ja, nee. Da müssen wir dann klimagerecht ableben, vielleicht irgendwann, wenn wir alt genug sind. Sagen die, ihr habt euer Budget verbraucht, macht jetzt mal Platz. Greta hat's geliked auf Facebook. Keine Ahnung. Ja, ein CO2-Budget. War der widerliche Schellenhuber, darf auch nochmal was sagen. Sorry, aber habe ich Vorbehalte, gebe ich zu. Ja, kommen wir direkt zum individuellen CO2-Budget. Das ist eine Idee, die immer mal wieder hochkommt. Ich meine, ist natürlich eine zutiefst dystopische Art und Weise, die Menschen in ihrer individuellen Entscheidung zu beeinflussen und zu unterdrücken. Ist an sich klar, weiß jeder. Aber es kommt immer wieder. Anfang der 2000er Jahre, wo die ganzen Klimazertifikate, Handelssysteme erfunden wurden, die ja jetzt laufen, die ja die Unternehmen auch zahlen müssen teilweise. Beziehungsweise die kriegen Zertifikate zugewiesen und können dann mit denen handeln und da fällt halt Geld ab für die ganzen Leute, die damit handeln. 2009 ist die Idee nochmal vorgekommen, hat auch der Schnellenhuber gesagt, ja, das muss sein. Im Jahr 2021 hat er an einer Studie mitgearbeitet. Diese Studie argumentiert, dass ein solches System Anreize für Verhaltensveränderungen bieten könnte. Ein sichtbarer Preis für Emissionen beeinflusse Kaufentscheidungen und den Energieverbrauch. Nein. Nein, doch. Und wie gesagt, jeder Mensch in der Bundesrepublik verbraucht 10 Tonnen, laut deren Rechnung. Und Jeder Mensch kriegt 3 Tonnen CO2 pro Jahr, aber wer mehr braucht, muss es sich eben einkaufen. Damit würde man die 3 Tonnen im Rahmen einer freiheitlichen Gesellschaft als planetare Leitplanke respektieren. Gleichzeitig könnte man den Spielraum akzeptieren, den ein Markt gewähren könnte. Ja, ja, denn hier stünden 2 Eigentumsrechte gegeneinander. Das Recht, sein Geld für etwas auszugeben, das mit hohem CO2-Ausstoß verbunden sei. Teuflisch. Freie Konsumentscheidung. Und demgegenüber das Eigentumsrecht aller Menschen, das darin bestehe, dass wir eine lebenswerte Umwelt haben. Und da muss man das Gemeinwohl höher stellen als das individuelle Recht. Wo kennen wir diese Idee her? And this is why you will eat the bugs if you want to drive to work tomorrow. There is a simple calculation. Es muss eine radikale Klarheit geben, was notwendig sei, um das Klima zu stabilisieren. Ja, ja, das ist eine schöne Sprache, die der Herr zu tragen. Aber wir müssen uns keine Sorgen machen. Unser Superminister, der Robert Habeck, hat schon gesagt, ich lehne eine solche CO2-Obergrenze für jeden Einzelnen ab. Ich konzentriere mich jetzt nicht auf die Frage eines individuellen Budgets. Ja, sondern, das heißt, es kommt nächstes Jahr. Sondern Produkte, die klimaschädlich hergestellt werden, müssen teurer oder, falls nötig, verboten werden. Darauf müssen wir den Fokus legen, so Habeck. Die werden teurer in ihrer komischen CO2-Steuer. Seht das ich doch, bin das der Meinung, dass die Klimaschutzziele ohne eine individuelle Klimakontrolle besser zu erreichen seien. Also einfach nur die Produkte verbieten. Goodbye, westliche Gesellschaft. Ja, was ist das denn für ein schöner Plan? Also das ist so richtig menschenverachtende Politik, die hier ganz offen besprochen wird. Und das ist ein Artikel von der Tagesschau auch. Nur so nebenbei. Ne? Ja, ich weiß ja nicht. Ich habe den Eindruck. Aber dann will ich das rückwirkend. Ich will das rückwirkend haben. Ich will das alles rückwirkend haben, weil ich habe nie ein Auto besessen. Also dafür will ich jetzt dann kann ich reich werden. Einfach, dann verkaufe ich meine Anteile aus 1987 oder 88. Da hätte ich mir ein Auto kaufen können. Dann habe ich nie eins gehabt. Bin immer öffentlicher gefahren und so. Da müsste ich eigentlich reich sein jetzt, oder? So könnte man vielleicht ein bedingungsloses Grundeinkommen refinanzieren. Sag ich doch. Für mich. Ja, ja. Damit sich das Flüssiggas fast so klimaschädlich wie Steinkohle. Ja. Nein, doch. Oh. Ja, es hat natürlich auch vor allem mit den Transportumständen zu tun, dass das eben alles von sehr weit wegkommt und teilweise dann eben nicht von Russland durch die Pipeline, sondern von Russland irgendwo anders hin in die Pipeline, dann da verflüssiggast und dann zu uns geschickt. Also wir kriegen nach wie vor einiges an russischem Gas, was er hier beschreibt. Und ja, die Klimaschädlichkeit, wie gesagt, kommt vor allem aus diesen Transportgeschichten. Analyse heißt es hier, nach Russland der zweitgrößte LNG-Lieferant für Europa, auch 2022. Ja, Russland bereitet sich ja darauf vor, dass es ab Februar nicht mehr so sein soll, aber wird wahrscheinlich einfach über Umwege gehen. Und das ist, Flüssiggas wird halt industriell mehrfach verarbeitet, bis es eingesetzt werden kann für den Verbrauch. Und da geht einfach jedes Mal ein paar Prozent oder im zweistelligen Prozentbereich jedes Mal wieder Energiedichte verloren. Plus die weiteren Kosten, die dazukommen. Naja. In Japan hat man eine innovative Idee, und zwar will man aus Schnee Strom herstellen. Ja, wie will man das denn machen? Ich habe das vorletzte Woche oder so auch schon gesehen in Artikeln und dachte mir, das ist bestimmt Quatsch. Ja, also, Temperaturunterschiede, ne, ist wahrscheinlich das, worauf genau, die wollen im Endeffekt Schnee einsammeln und den dann unterirdisch oder in die Nähe von irgendwelchen heißen Quellen oder Vulkanen schaffen. Und da wird er dann evaporieren und Turbinen antreiben. Ja, das ist auch der Transportaufwand nicht zu verachten wahrscheinlich. Ne? Also. Das ist der Plan. Und man sieht hier auf dem Bild, das ist einer der ersten Versuche. Da wird quasi in einem Swimmingpool ein Test gemacht, wie effizient das bei Umlufttemperaturen sein kann. Und das soll weiter ausgebaut werden und demnächst, in der Nähe von heißen Quellen, Vulkanen oder anderen, dann in größerem Maßstab auch getestet werden. Ja, Schneekraftwerke ist da auch eine interessante Idee. Ja, ich meine, in Japan hat öfters mal solche Ideen, weil Japan ja eine Insel ist und die fast alles importieren müssen, was sie brauchen. Ja, deswegen sind in Japan solche innovativen Ideen, haben einen höheren Resonanzboden, als sie ihn vielleicht hier bei uns hätten. Ansonsten könnte man ja sagen, warum hat so Island das noch nicht gemacht? Ja, weil die haben Schnee und heiße Quellen, die hätten die perfekte Kombination, dass man das... Die machen aber auch genug Thermie-Geschichten eigentlich. Und es gibt doch Journalisten, die da aufgeschlossen sind. Zum Beispiel erinnere ich mich da an den Fall von Maxwell Chikumbuzu, der diesen Fernseher gebaut hat. Ich meine, in Afrika sind Schneekraftwerke auf jeden Fall der Renner. Ja, denke ich schon. Also da laufen die wunderbar. Aber ich finde, es ist eine gute Idee, sowas auszuprobieren. Also ich meine, offensichtlich ist es ja in einem sehr frühen Stadium. Warum soll man nicht rumspinnen und über Dinge nachdenken, die man bisher halt noch nicht hatte? Genau, ich finde es eigentlich innovativ. Wenn man da was sieht. Ansatz. Warum nicht? Vielleicht, ich hätte noch eine Idee, man könnte so kleine, sowas wie Mikrofone vorm Mund tragen und da ist so ein kleine Turbine dran und jedes Mal, wenn man ein- und ausatmet, dann dreht sich das Ding und erzeugt... Ich habe damals schon gesagt, man müsste in neuen Häusern alle Fallrohre mit so kleinen, wie so Windrädern ausstatten, damit da, wenn das Wasser dann da runterfällt, dass das ein Dynamo antreibt. Weißt du, dann hast du so... Aus dem 8. Stock kommt das runter und dann hast du ganz viele von diesen. Da gibt es, das ist technisch so weit, dass man sich so Dinger auch einbauen kann. Die gibt es auf dem Markt. Nein, oder? Doch, gibt es. Aber das Problem ist, die müssen halt in die Rohre eingebaut werden. Und die Rohre werden halt. Das habe ich mir ausgedacht. Das habe ich mir 1989 oder so ausgedacht. Da kannst du meine Kumpels fragen. Ich bin denen damals auf den Sack gegangen damit. Oh, ja, da gibt es viele. Mars-Millionär hier. Nächste Woche macht er nicht mehr mit seinem CO2-Budget und jetzt. Dann gründe ich die Weltraumaffen-Stiftung für die Verteidigung der Meinungsfreiheit von dem Kapital. Auch gut. Können wir gründen, bin ich dabei. Ja, hier ist noch mal eine kleine Erklärung. Millionen, die das sein müssen. Wie es in Lützerock weiterging, im Lützerrad, da haben sich welche zum Beispiel eben einbetoniert. Und dann wurde das hart. Und dann wurde das langsam immer kälter draußen. Und dann haben die angefangen zu frieren. Und dann haben die angefangen zu jammern. Und dann haben sie die Polizisten um Hilfe gebeten. Und dann haben die denen geholfen. Ne? Dann durften die das Gelände verlassen anschließend. Freundlicherweise. Ohne weitere Ermahnung oder so. Aber schon ziemlich blöd, sich irgendwie einzubetonieren, oder? Ich meine, natürlich ist das ein Hindernis auch für die Polizei, aber wenn man dann friert und das irgendwie... Das ich habe irgendwie gelesen, damit mit enger oder so. Armierung einbetoniert haben. Also stimmt, mit Armierung, ja, stimmt. Mit einem Stahlträger mit einbetoniert haben. An da kannst du noch richtig was draus machen hinterher. Ich meine, ja, aber das ist ja auch immer wieder ein Bild, was wir bei denen sehen. Die machen das. Da hat sich null Gedanken, wie bei den Leuten, die sich da bei Audi oder wo war es festgekettet haben oder bei Porsche. Ja, muss ich auch dann denken. Und dann gesagt haben, wir kriegen nichts zu essen und die lassen uns keine Kinder. Ja, so ganz vergleichen kann man das ja nicht, weil hier geht es ja auch darum, im Endeffekt, dass man nicht räumbar ist. Ja gut, aber da muss man halt, das ist ja, was ich meine, man muss halt die Folgen mit einkalkulieren und dann muss man sich halt so eine Wärmedecke oder einen Schlafsack oder... Ich meine, es gibt diese Dinge doch, mit denen man auch bei Minustemperaturen draußen sein kann. Und dann mach das doch. Dann sei doch halt irgendwie ein bisschen vorbereitet auf das, was du machst. Die werden doch bezahlt, dann können sie ein bisschen Equipment auch kaufen, bestimmt. Eigentlich. Das ist wahrscheinlich rechts, wenn man so ein Equipment kauft, weißt du so. Das ist ja wie beim Prepper. Ja, genau, das ist wie bei den Reichsbürgern, die haben auch so einen Schlafsack. Nee, das mache ich nicht. Hilfe, mir ist kalt. Ja, ist auch cooler, wenn man vorher über den Start denkt, das ist auf jeden Fall klar. Ja, es wird wahrscheinlich an der Hand oder so kalt gewesen sein, wo sie im Beton drinsteckt, denke ich mal. Tja, schade, ne? Haben. Wie wäre es mit einem Handschuh gewesen, du? Mit starken Kräften waren die Beamten am Dienstag vorgedrungen und waren dabei auch gewaltsam angegriffen worden. Ja, schon, klar. Ja. Und die Luisa haben es weggetragen. Ja, die haben sie auch weggetragen. Foto, ja, da gab es dieses Foto, ja. Foto, wo sie aussieht wie die Jungfrau Maria, so richtig angeschrien. Ja. Also drei Polizisten tragen sie und irgendjemand hat ein Spotlight auf ihr Gesicht gerichtet. Wirklich halt irgendwie einer von den Fotografen wirklich mit einem fiesen Spotlight auf ihr Gesicht und sie sieht halt wirklich wie so eine Heilige aus und die Polizisten, denen ist total peinlich. Das Ganze drumherum sieht so richtig kalt und blau aus und sie ist halt so die strahlende Lichtgestalt. die weggetragen wird. Nur noch Bildsprache auf hohem Level. Lützi, Lützi. Ja, so ist sie, die ja. Luisi. Luisi, wollte unser Neubi. Langstrecki. Luisi in the Lützi with Diamonds. Nein, bitte nicht die Beatles. Das ist ja nur mein Orange hier. Oh, die Beatles haben noch nichts mehr. Ja, das Märchen von der netten Aktivistin, schreibt ja jedenfalls der Herr Serau, also der Chefredakteur von der neuen Zürcher Zeitung in Deutschland. Ist ja der Chef von dem Berlin-Office von denen. Ja, und Wortführung der deutschen Klimaschutzbewegung ist nicht dafür verantwortlich, dass Steine auf Polizisten niedergehen, aber sie ist mitverantwortlich dafür, dass sich gewaltbereite Linksextremisten in den Reihen der Demonstranten wohlfühlen. Und hier haben wir sie mit dieser wunderbaren Geste, mit erhobener Faust, auch alles sehr friedlich. Ja, und im Endeffekt schreibt er hier halt, dass sie auch von Provokation gesprochen hat, weil da halt Polizisten sind. Die schiere Zahl ist eine Provokation. Jetzt haben sie rausgekattet, glaube ich. Was war mit den Polizisten? Ja, die schiere Zahl von denen wäre eine Provokation. Ach so, oh. Na ja, gut. Das ist so lächerlich. Und ich will nochmal fertig werden damit. Der Einsatzleiter der Polizei Aachen ist ein Grüner. Der Cheflobbyist von der RWE ist ein Grüner. Hm. Die Leute, die das beschlossen haben, sind grün. Frau Neubauer ist grün. Fällt euch langsam was auf? Ja, die sind sich alle auch nicht grün, ne? Das ist Konfliktsimulation. Wir spielen uns Leute einen Konflikt vor. Und befeuern sich dabei noch medial. Aber und was? Die Presse und die Medien stellen das dar, als wäre das irgendwie, die haben einen Live-Ticker gemacht bei der ARD. Ein Live-Ticker. Ja, wollen wir immer noch. Ich meine, da wird die Welt gerettet, da muss ich doch ARD beschäftigen. Als sie hier irgendwie bei den Twin Towers einen Live-Ticker gemacht haben, habe ich das verstanden. Oder bei irgendwelchen, ja, so als Osama als Bin Laden oder Saddam Hussein oder irgendwas, da habe ich einen Live-Ticker verstanden. Ja, aber hier wird die Welt gerettet. Aber in Lützerath. Die Welt wird gerettet in Lützerath. In fucking Lützerath. Wenn das Gelände da weg ist, dann ist Game Over. Das werden die Aliens, die irgendwann hier mal landen und sich fragen, wo die Menschheit hin ist, die werden sagen, Lützerath. Wenn ihr das mal, ich glaube, da ist Game Over. Ja, genau, oder das. Ja, und der Serau schreibt das ja auch zur Erinnerung. Die Polizisten setzen Lützerath geltendes Recht durch. Die Räumung der Siedlung zur Förderung der darunterliegenden Kohle durch den Energieversorger RWE ist von mehreren Gerichten bestätigt worden. Die sich in Lützerath aufhaltenden Personen können sich nicht auf einen Rechtfertigungsgrund des zivilen Ungehorsams berufen, erklärte die Richter des letztinstanzlich zuständigen Oberverwaltungsgericht Münster. Das staatliche Gewaltmonopol sei einer solchen Relativierung grundsätzlich nicht zugänglich, in Anführungsstrichen. Achso, weil die keinen eigenen Besitz da haben oder was? Oder kein eigenes Eigentum besitzen da? Ja, weil es alles rechtens ist, was sie da machen und sich dagegen, das gehört jetzt RWE, die, das ist ja sogar vom Bundestag beschlossen, wie wir ja gerade gehört haben, was da passiert. Und das ist absolut wasserdicht alles, die. Und deswegen haben die da nichts mehr zu suchen. Die haben einfach nichts zu suchen. Landfriedensbruch. Praktisch. Ja, aber auf jeden Fall dadurch, dass die Neubauer auch so tut, quasi, als wäre das alles die Schuld von dem bösen Staat. Die Verantwortung trägt die Polizei, habe ich gesehen. Linksextremisten. Schau, ja, vergleich das mit interventionalistische Linke oder so ähnlich. Mhm. Ja, die haben sowas Ähnliches erzählt. Und der Zenius. Mhm. Oh Gott, der Zenius mit seiner scheiß Revoluzzer-Pose mit der ausgefahrenen Faust. Ey, ja, war das nicht das gleiche Ding wie das hier? Weiß ich nicht. Ja, genau. Ja. Das ist halt, ich meine, ja. Was soll das? Das ist einfach kindisch. Ihr spielt Krieg mit euren eigenen Leuten. Ja, die Welle, und ihr haltet euch für Revolutionäre und ihr feiert euch in Posen. Ihr seid peinliche Blender. Das ist doch echt. Oh Gott, die ganzen Leute, die an der Startbahn West waren oder in Wackersdorf, die würden kotzen jetzt. Das ist ja nicht auch so ein Sozialistenzeichen hier mit der Faust. Das ist natürlich ja auch ist das ein sozialistisches Zeichen. Und die eine hat doch gesagt, die da interviewt wurde, dass das Klimathema ist sowieso nur unser Fahrwasser. Genau. Ja. Und wir hatten ja auch wieder, der Hof war bunt mit Regenbogenfarben bemalt und irgendwie Stonewall was a riot und wir hatten Palästinenserfahnen, wir hatten Reden, in denen gefordert wurde, halt die weiße Mehrheitsgesellschaft zu durchbrechen, so ungefähr. Das hier ist intersektionale Linke, alles was wir da sehen. Das ist nicht Klimabewegung. Das ist im Endeffekt ein marxistisches Vehikel inzwischen. Also die Forderungen unterscheiden sich nicht mehr. Ja. Es ist Kapitalismusabschaffung. Freiheitsabschaffung. Wir haben ja schon damit angefangen, das Wort zu schenken. Das Element, dass man den Arbeitern die Rechte gibt, das Element kommt schon gar nicht mehr vor. Niemand hat mehr Rechte. Das ist arbeitet keiner. Mehr. Das ist halt der neue Sozialismus, den haben wir noch nicht versucht, Bryce. Ja, der ist jetzt ganz ohne Rechte. Ja, ohne Rechte, aber mit Budget. Und hier diese schöne Meldung von WDR aktuell. Die Polizei NRW hat soeben mit der Räumung der Parteizentrale der Grünen begonnen. Fand ich war eine schöne Meldung, aber geht leider noch weiter. Nämlich mit Komma, 10 Stunden lang besetzten Klimaaktivisten die Parteizentrale der Grünen NRW. Dann machte die Polizei, die Partei von ihrem Hausrecht Gebrauch und ließ das Büro räumen. Also die Polizeigewalt. Die Grünen lassen ihr Büro räumen. Dabei waren doch dann nur gute Aktivisten. Und dann haben die Polizei gerufen, obwohl die genau wissen, dass die Polizei zur Polizeigewalt neigt und rechts unterwandert ist und unsere Fühlis und haben die... Es ist ja auf so vielen Ebenen schlimm. Das ist ja quasi, die Grünen räumen quasi ihr Zimmer auf. Das ist ja Jordan Peterson. Das ist ja... Oha, also schon Old Right, oder wie? Ja, aber echt? Old Green. Old Green, genau. Ach ja. Ja, Einschüchterungsversuche, die neue Cancel Culture, die es nicht gibt. Jetzt trifft es mal wieder den Herrn Maaßen. Aber das ist schon länger im Gange auf jeden Fall. Ich hatte auch zuerst auf den, also der Artikel ist ja jetzt natürlich neu, deswegen habe ich da mit reingenommen, aber das Thema hatten wir vor einem halben Jahr oder so schon mal, genau das gleiche, weil da wurde das schon angekündigt, dass er da, das ist ein C.H. Beck-Kommentar zum Asylrecht oder so, weil das ist ja ein Thema, wo er richtig viel drüber weiß, ne? Wo er ja drüber promoviert hat und ja auch an den letzten Grundgesetzänderungen beteiligt war als Sekretär im Innenministerium. Ja, genau. Ja, der Konflikt läuft so ab, dass er für diesen Fachverlag Kommentare schreibt, Rechtskommentierung. Da geht es halt um Analysen von rechtlichen Konstruktionen, und wie rechtsphilosophisch die Sachen zu deuten sind und wie sie herzuleiten sind. Und weil er in seinen sonstigen Funktionen und in seinen privaten Auftritt halt provokant ist für bestimmte Personen, sagen die, wenn die Person sich in anderen Bereichen so äußert, dann trauen wir der nicht zu, dass die Rechtskommentare schreiben kann. Wobei diese Rechtskommentare, die sind hauptsächlich... werden die ja von einem Fachpublikum gelesen, die das alles verstehen und analysieren können. Wenn der da fachlich nicht kompetent arbeiten würde, dann hätte der diesen Job da als Rechtskommentator gar nicht bekommen bei dem Fachverlag. Genau, und der interessante Teil an dem Artikel ist halt, der CH Beck Verlag, um den es hier geht, der hat gesagt, die Kommentierung des Artikels 16 und 16a im Beck-Online-Kommentar des Grundgesetzes sind lege artis und in keiner Weise rechtswissenschaftlich zu beanstanden. Und dann habt die NZZ oder die Welt, ich weiß nicht wer genau, ob das Zitat hier weitergeht, bei dem Herrn Stefan Huster angerufen. Das war genau derjenige, der hat gesagt, das ist so unsicher hier mit dem Herrn Maaßen. Ich trete von meiner Kommentierung meiner Artikel. Der hat also nicht die gleichen bearbeitet wie der Herr Maaßen. Der wollte einfach nicht im gleichen Verlag publizieren wie der Herr Maaßen, den er nicht schätzt. Und dann haben die Journalisten ihn angerufen. Hat er denn in Maaßens Kommentar irgendeine indiskutable Stelle gefunden? Nein, sagt Huster, man könne zwar in manchen Rechtsfragen anderer Auffassung sein als Maaßen, im Zweifel entscheide er sich immer für die restriktivste Auslegung des Asylrechts, aber man müsse ehrlicherweise zugeben, dass es auch juristische Kommentare gäbe, die Schlagseite in die andere politische Richtung hätten. Ja. Also das finde ich eine sehr wichtige Aussage, dass halt hier wieder jemand rausgesingelt wird wegen seiner Auffassung. Nicht, weil er irgendwie schäbig arbeitet oder weil er irgendwie versucht, irgendwas zu machen, was in dem Rahmen halt nicht richtig wäre, sondern einfach nur, weil er einer von mehreren Kommentatoren ist, der halt die falsche Meinung vertritt, der eben Asylrecht restriktiv auslegt. Und das reicht schon. Wir sind also schon so weit, dass wir einen Wissenschaftler, der zu den Besten in seinen Fachrichtungen gehört, dass wir den ächten sollen, weil er halt in seinem Fachgebiet so gut ist, aber die falsche Auffassung hat. So weit geht das schon, dass man, ich meine, was genau soll aus einer Wissensgesellschaft werden, wenn man so vorgeht, wenn es nur noch eine Stimme gibt? Und ja, also das finde ich eigentlich das Wichtigste an dem Artikel. Ansonsten wird die Geschichte halt nochmal auch neutral beleuchtet. Man sagt durchaus, dass man die Sachen, die er sagt, teilweise schon für populistisch hält, was ja auch durchaus, ist ja jetzt auch kein Schimpfwort in dem Sinne, nur wenn es die falschen Leute in den Mund nehmen. Niemand zwingt ihn aus Frustration über eine desorientierte Post-Merkel-CDU antipolitische Ressentiments zu bedienen, Angela Merkel einem Block als Agentin Moskaus darzustellen oder den Bundesgesundheitsminister der Geisteskrankheit zu bezichtigen. Es ist nicht verboten, so etwas zu meinen, aber klug ist es auch nicht. Ja, er ist ja eben auch eine Reizfigur, an der man sich gerne reibt und an der sich Leute sich da gerne reiben. Ja, aber Die sich dann eben auch nehmen und aufs Korn nehmen dann gezielt. Ne? Er betreibt das halt auch. Ne? Also er möchte auch diese Krawallbürste sein. Und das finde ich schon fair, das auch mal in einem Artikel so zu sagen. Ne? Macht das, was er sagt, ja nicht weniger irgendwie richtig. Und schon gar nicht im fachlichen Sinne. Und der Versuch, ihn hier aus seinem Verlag zu... Ich meine, geht's noch? Es gibt keine Cancel Culture. Nee, gibt's nicht. Ja, wer kann sich noch an die Stasi-Akten erinnern? Die ganzen DDR-Bürger, die wurden ja, oder viele von denen wurden ja beobachtet und dann sind da immer Akten draus geworden. Und dann hat man die nach der Wende, sind die offensichtlich geschreddert worden und hier steht, dass das insgesamt 16.000 Säcke voller Papierschnipsel sind. Ich weiß nicht, ob man das ob das Sinn macht, die zusammenzusetzen, ob die alle noch lesbar sind und so. Auf jeden Fall gibt es wohl aber die Versuche oder man bemüht sich um den Auftrag, dass man das machen darf oder so. 400 jedenfalls sollen ab 2007 sollten in einem Pilotprojekt digital rekonstruiert werden. Und gerade einmal 23 Säcke wurden bislang geschafft. Seit 13/14 ist kein einziges Dokument mehr elektronisch gepuzzelt worden. Jetzt treffen sich die Projektbeteiligten vor Gericht wieder. Ja, der Bund als Auftraggeber verweigert die vereinbarten Zahlungen, warum auch immer. Das beauftragte Fraunhofer-Institut will die Zahlungen gerichtlich einfordern. Ja, dann stehen die sich dann eben Ewigkeiten vor Gericht gegenüber. Na, warum steht da drin? Warum steht da drin? Da steht drin, dass sie sich halt gedacht haben, dass das alles viel schneller geht. Da steht da drin und das ist für sie. Achso, deswegen haben sie nicht bezahlt, oder was? Ja, okay. Ja, Schnipsel ist vielleicht nicht so einfach zusammenzusetzen. Ja, hier steht auch drin, dass die halt alle auch gleich geschreddert sind, also von der Form her und so. Also du hast eigentlich gar keinen richtigen Anhaltspunkt. Du musst wirklich die Sachen alle miteinander vergleichen und dann irgendwie gucken, ob da ein sinnvoller Satz bei rauskommt. Jetzt muss das alles digitalisieren und dann den Computer mal ein bisschen suchen lassen oder so wahrscheinlich. Auch das zu programmieren ist ja schon eine Aufgabe. Gehen, ne? Ja, steht auch drin, dass es ja mittlerweile eigentlich auch ein bisschen schneller gehen sollte als 2014 oder so, aber keine Ahnung. KI, künstliche Intelligenz, müssen wir drauf loslassen. Aber es geht dann aber für einige Leute gibt es aber auch Geld. Ne? Also ich würde ja denken, dass man müsste eigentlich auch so ein paar Schlüsselworte halt gucken, ne? Also so ein paar Sachen, die da eigentlich immer drin stehen. Da muss es ja irgendwas geben, was ganz häufig vorkommt. Und das würde ich dann als erstes versuchen zu matchen. Und den Rest dann dazu zu ordnen, dass es dann halt passt. Ich weiß halt nicht, wie hart, also wie man dieses Schnipsel effektiv scannt. Man müsste ja eine Maschine bauen, wo du die Schnipsel reintust wo sie dann praktisch entknickt und entfaltet und geglättet und gerade gezogen werden, bevor sie mit der richtigen Seite über den Scanner laufen. Das ist alles technisch machbar und bei dem Budget, den die haben, das die haben. Sollte ja, aber jetzt Problem anscheinend sein. Da könnte man eigene Leute anstellen, die das Ding da einem hinbauen. Dann wollen die das auch nicht, dass das alles rauskommt. Die wollen nicht, dass die Leute wissen, dass die Merkel auch ein IM war. Die wollen nicht, dass irgendwelche Besitztümer nochmal den Eigentümer wechseln oder so. Das ist alles nicht mehr gewollt. Die wollen das, am liebsten würden die das gerne wahrscheinlich verbrennen oder so. Ich weiß es nicht genau. Also so schwer kann die Aufgabe eigentlich nicht sein. Eigentlich wäre das doch mal was, wo man sagen könnte, hey, wir machen eine Ausschreibung. Jo. Ihr jungen Leute, seid doch so fit mit Computern. Gebt uns mal, wir zeigen euch den Weg, ja, wie wir die Sachen... Ja, sollen sie denen bitte nicht die Original-Stasi-Akten geben. Man kann ja erstmal irgendwie, keine Ahnung, Testschredder-Material anfertigen oder so. Ich verstehe auch nicht, warum da nicht die Chance ergriffen wird, weil das wird nicht das letzte Mal sein, dass sowas passieren muss, sondern man... Also für die nächste Stasi dann auch noch, oder wie? Naja, glaubst du, irgendwo auf der Erde wird jemand das gleiche Problem haben? Ach so, irgendwo auf der Erde, das könnte man als Service anbieten. Man könnte sagen, sie haben aus Versehen ihre Aktien-Dingsbums geschreddert, wir bauen sie eben wieder zusammen. Ja. Was weiß ich. Aber es ist doch interessante Forschung. Warum sollte man sowas nicht machen? Vielleicht kann man mit der gleichen Software später irgendwie Mosaiken aus der Römerzeit zusammensetzen. Ja, so Mama hat schon teilweise recht, würde ich sagen. Die ganzen Politiker sind, glaube ich, nicht so daran interessiert, dass man geschredderte Sachen wieder zusammensetzen kann. Ja, so allgemein auch. Ja, genau. Von der Leitung her auch. Im Chat gesagt hat, so gelöscht. Was Christi gerade im Chat gesagt hat, die liegen in einer Garage, die Schnipse sind fake, das kann natürlich auch sein. Ne? Die liegen alle bei Joe Biden in der Garage, die ganzen Original-Stasi-Akten. Okay. Na, Fritze Honecker hat er ja wohl nicht gehießen. Führer Honecker? Oh Gott. Es wird ja ich komme ja gar nicht mehr dazu, mich mal über einen Artikel zu freuen. Sich hier freuen über Artikel, was ist denn los? Kommst du vor bei 10.000 schon, werden die stellen Leute Ansprüche. Die Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Die Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus. Genau. Mann. Die Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus kümmert sich um Antirassismus. Tickermeldung. Ja, sie hat einen Lagebericht Rassismus in Deutschland, Ausgangslage, Handlungsfelder, Maßnahmen vorgelegt. Hm. Dazu gab es auch eine Pressekonferenz natürlich bei der Bundespressekonferenz und war ganz gruselig wieder. Ganzen Fragenstellungen. Irgendwer wollte wissen von ihr. Irgendein Politiker hat irgendwie die Silvesterrandale-Leute als kleine Pascha bezeichnet. Das ist ja im März, ja. Und sie hat versucht, sie dazu zu drängen, zu sagen, dass das doch ganz klar rassistisch ist. Das ist doch ganz klar rassistisch, so eine Bezeichnung. Kleine Pascha. Ganz klar rassistisch. Naja. Hat aber überhaupt nichts damit zu tun, was diese Leute konkret getan haben, dass man ihnen das anhängt. Sondern das ist ganz klar rassistisch. Ja. Zum ersten Mal widmet sich der Lagebericht nur einem Thema, Rassismus in Deutschland, weil alles andere ist auch vollkommen egal. Ja, finde ich auch. Ja, dreimal dürfte er sagen, das ist natürlich ganz riesig. Krieg oder so ist alles irgendwie nicht so wichtig. Das ist keine abstrakte Gefahr, Rassismus. Sondern schmerzhafter Alltag für zu viele in unserem Land. Viel zu viele, ja. Tja, fühlt nur noch die Aussage, dass das irgendwie alles ganz wichtig ist oder so, was sie da machen, ne? Naja, um Kopftücher ging es da auch natürlich, weil das ist auch rassistisch, ne? Wenn man keine Kopftücher mag, ist auf jeden Fall rassistisch. Also jetzt hier oder im Iran? Der Anschlag von Hanau wird wieder... Ja, genau. Alle 20 Minuten als Straftat. Kalt geplante Mordtat von Terroristen dargestellt. In einer Reihe mit NSU und Halle. Ja, und freut euch auf das geistig verwirrten Täter von Hanau. Auf das Wording systemrelevant für die Demokratie. Also ist das jetzt. Der Kampf gegen das, was wir nicht mögen, ist systemrelevant. Früher hieß das alternativlos. Jetzt ist es systemrelevant. Ja, aber damit ist jeder ja Antidemokrat, der diese Auffassung nicht teilt. Diese Definition von Rassismus, diese ganzen Sachen, die sie damit reinreiben. ist jetzt Antidemokrat, will unser System nicht. Das erklärt sich aber nicht so von alleine. Also, der andere Zusammenhang war schon eindeutig, ja. Was der Maas meinte. Ja. 90% der Befragten in einer repräsentativen Umfrage sagten, dass es Rassismus in Deutschland gibt. Ja! 22 haben die ihn auch schon mal. Das waren die von dem Dezim-Institut, was wir uns vor einem Jahr oder so angeguckt hatten. Von der Iranerin. Die ist ja sicher gibt es Rassismus, aber noch nicht an jeder Ecke. Es gibt Rassismus, wie es den Regen gibt. Deswegen haben 10% der Befragten die Frage wahrscheinlich nicht verstanden. Der Ned Aronnax weist darauf hin, dass da auch steht, dass das ein systemrelevant für unsere Demokratie ist. Also unsere. Also die der Schreiber, die der Gerechten, der Guten, der Besten. Mhm. Nicht eure Demokratie mit Freiheit und so. Das ist Pfuibär rechts. Wir wollen lieber unsere Demokratie, wo das Kollektiv entscheidet. Ja, und alle müssen hier sicher in Würde und mit gleichen Chancen leben. Sicher, ganz sicher. Das ist immer das Wichtigste. Das neue Supergrundrecht, ne? Sicherheit. Ja, und um das jetzt zu schaffen, brauchen wir mehr Leute mit Kopftuch in der Lehre und mehr Offshore-Windräder. Und bei Gericht und so, ne? Damit die Leute alle sicher in Würde und mit gleichen Chancen leben können. Ne? Ja. Der Julius Jui, der hat recht. Es geht um Demokratie, wie man sie aus dem Wort DDR kennt. Mhm. Also es ist nicht diese Demokratie, die wir meinen. Ja, die Deutsche Demokratische Republik. Deutsche Demokratische Republik. Alla Bali Radovan. Haben wir noch nie gehört, den wir Namen. Ja, so wie diese Rassismus hier haben, ist es halt variabler Bezeichner. Können der steht oben auf der Agenda der Bundesregierung, steht Rassismus. Wenn das jemand falsch liest, dann denkt sich dann so, Rassismus, naja gut, dann werde ich heute in der Rede mal was gegen die. Ja, was machen wir heute Abend, Pinky? Das gleiche wie immer, Rassismus. Also der Kampf gegen... Pinky. Lauf. Ja, und sie ist auch die erste Beauftragte für Antirassismus. Und dann machen sich das dann schon ein paar Projekte oder so klar, ne? Da ein bisschen interveniert und hier ein bisschen interveniert und wenn man vorspricht. Was ist der Lagebericht? Alle 2 Jahre legt die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration den Deutschen Bundestag einen Bericht zur Integration und Teilhabe in Deutschland vor, der immer sagen wird, wir sind so schlimm zu den Leuten, wir sind so böse zu denen, wir wollen die alle nicht haben. Ja, aber diesmal ist das wahrscheinlich alles weggefallen, es ging nur um Rassismus oder wie? Wir schreien immer noch nicht Hurra genau. Genug. Integration gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch Rassismus. Genau. Ja, nee, die Integration scheitert daran, dass wir die Leute nicht mögen. Das ist alles. Ansonsten wäre das ja auch alles kein Problem. Der nunmehr 13. Lagesbericht ist eine Premiere. Der 13. ist eine Premiere. Erstmals erschien der Bericht als umfassende Darlegung zu Rassismus in Deutschland. Mit Daten und Fakten, mit Analyse der Erscheinungsformen, mit Transparenz über Lücken in der Prävention. Forschung oder Beratung. Ja, Beratung ist auch ganz wichtig. Wir müssen alle möglichen Leute aus der Zivilgesellschaft, müssen wir befähigen, dass sie beraten können. Jeder muss seine Beratung kriegen, damit die Experten dir auch sagen, dass alles rassistisch ist. Na, das spielt ja nur die Rolle, wie sich der Rassismus manifestiert. Es geht ja nicht darum, ob es da welchen gab oder so. Es geht nur darum, in welcher Form hat er sich manifestiert. Das ist ja das Ding. Sowas ist, da muss ich wirklich wieder sagen, das ist aber wirklich eine Steilvorlage für alle Kritiker. Du nimmst einen Bericht zur Integration und Teilhabe in Deutschland und streichst alles, was mit Integration und Teilhabe zu tun hat, rum und drehst es komplett in seiner Bedeutung um und redest nur noch darüber, wie schlimm nicht die Leute sind, um die es im Bericht gehen sollte. Ich kriege was von mir als Gesellschaft. Wie schlimm die ist. Tja, aber schockiert tut es mich nicht. Es ist nur einfach richtig bescheuert und auf mal wieder wie so vieles auf eine Art und Weise gemacht, dass man sich einfach nur drüber aufregen kann. Dann kann man wieder sagen, ah, seht ihr, die Hasskommentare haben uns recht gegeben. Wenn wir den Hass von der richtigen Seite bekommen, dann wissen wir, dass wir Gutes tun. So nach dem Motto. Ach Mensch. Tja, Gutes tun ist immer sehr wichtig. Ne? Und da gibt es eine, in Amerika gibt es einen Zusammenschluss von Leuten, die nennen sich Natives in Tech, also quasi Ureinwohner, indigene Bevölkerungsgruppen in Technology. Und in Amerika ist das ja positiv besetzt. Ja, da geht es um die Indianer. Und ihr kennt ja vielleicht die Firma Apache, ne? Die Apache Software Foundation mit allen ihren Ablegern, eine Open-Source-Verwertungsgesellschaft, nenne ich es einfach mal. Und die sind jetzt einfach in den Fokus gekommen, da weil die Apache heißen, dass das halt problematisch sei. Der Gründer sagte, er hat eine Dokumentation über die letzten Tage des indigenen amerikanischen Volkes namens Apache gesehen. Darin, wie sie der Invasion des Westens widerstanden, habe er seine eigene Mission im Kampf gegen Microsoft wiedergesehen. Der Name sei gewählt worden, weil er aus romantischer Sicht gut funktioniere und gleichzeitig ein Wortspiel mit Apache Server kreiert. Im Sinne von Apache. Ne? Ja. Und ja, aber das ist problematisch. In einem Statement schlüsselt Natives in Tech schrittweise auf, warum diese Auffassung problematisch ist. Das erste Problem, die Ausradierung der indigenen Erfahrung. Dabei werde die Präsenz indigener Gruppen etwa abgelehnt oder unterlaufen. Wir wählen doch von den letzten Tagen, der Apache spricht, rechne er sie der Vergangenheit und nicht der Gegenwart zu. Es gibt noch Apaches, deswegen. Aktuell gibt es 8 staatlich anerkannte Bevölkerungsgruppen namens Apache in Oklahoma, New Mexico und Arizona. Also das ist quasi Genozid, dass er von den letzten Tagen der Apachen redet. Ich habe das zweite eine Frage, Problem, die Romantisierung. Ja, Entschuldigung. Ich habe eine Frage, Preis. Ja. Warum das Softwarehaus und nicht der todbringende Kampfhelikopter? Genau. Wird er von Radeon hergestellt? Keine Ahnung, kann sein, aber warum fangen Sie da an oder sind Sie bei dem anderen auch unterwegs? Weiß nicht, Apache-Helikopter, ist das nicht auch ein Gender? Vielleicht wollen die sich. Ja, eben. Wollen die da vielleicht keinen Ärger kriegen? Aber die Engländer liefern jetzt welche in die Ukraine, da wird man ja dann sehen, welches Gender die haben, denke ich. Also von Boeing ist dieser Helikopter, da müsste man bei Boeing mal nachfragen. Ob die sich da auch schon gemeldet haben oder ob sie sich was Kleines gesucht haben, was Geld verspricht. Also ich kann jetzt niemandem eine Aufforderung geben, aber Natives in Tech, vielleicht haben die ja Social Media Präsenz, man kann die ja mal fragen, ob die sich schon an Boeing gewandt haben wegen den Apache-Helikoptern. Das weitere Problem, die Romantisierung indigener Kulturen, eine solche statische Wahrnehmung in einer in Wahrheit dynamischen Kultur, spiele deren Erfahrung herunter und ignoriere deren Kampf und Schmerz. Ja, historische Stereotype. Deswegen, die haben jetzt mehrere Punkte an Apache gesagt, dass Apache doch mal in sich gehen soll und nachdenken soll. Und Apache hat darauf geantwortet, Apache steht unter dem Trademark der Open Source Foundation. In den letzten 25 Jahren gab es keinerlei rechtliche Auseinandersetzung mit indigenen Gruppen oder anderen Parteien bezüglich des Namens. Und das war das einzige Statement, was es gab. Und mal gucken, ob die Natives in Tech da Erfolg haben. Aber dass Apache sich umbenennen werden würde, wäre schon ein bisschen seltsam. Aber warten wir es mal ab. Ne? Die meinen, wir sehen die Sorge von der indigenen Bevölkerungsgruppe und hören zu. Da wir eine von Freiwilligen geführte Non-Profit-Organisation sind, werden Änderungen viel Zeit in Anspruch nehmen, da sie sorgfältig mit Mitgliedern, dem Vorstand und dem Rechtsteam abgewogen werden müssen. Ja. Aber Cancel Culture gibt's nicht. Auch nicht bei sowas. Nein, nein, nein. Ach ja, die schöne Proporzlogik. Warum die Grünen ihren eigenen Minister rauswerfen lassen, hier von der Frankfurter Allgemeine ein Artikel. Ja, es geht um den Minister für Migration, Justiz und Verbraucherschutz in Thüringen, Dirk Adams. Der 54 Jahre alte Politiker hatte das Amt seit März 2020 begleitet, aber er hat nicht freiwillig weichen wollen, im Gegenteil. Adams machte öffentlich, dass die beiden Landesvorsitzenden am Sonntag zum Rücktritt aufgefordert hätten. In der derzeitigen Situation kann ich aus Verantwortung gegenüber meinem Ministerium dieser Aufforderung nicht nachkommen. Unser Ressort hat zurzeit ein überaus anspruchsvolles Ankunftsgeschehen. Wichtige Entscheidungen beim Generationenwechsel müssen getroffen werden und enorme Herausforderungen sind beim Verbraucherschutz zu bewältigen. Sollte die Führung der Grünen jedoch von ihrem Recht Gebrauch machen, das Amt neu zu besetzen, steht es ihnen frei, vom Ministerpräsidenten meine Entlassung zu fordern. Ja, das ist dann auch kurz hinterher passiert. Ja, und dann wurde gesagt, so ja, der Weg ist frei. Vielen Dank für die geleistete Arbeit. Und jetzt muss leider nach Proporz was neu besetzt werden. Warum denn? Ja, es gab eine andere Umweltministerin, Anja Sigismund. Die ist aus persönlichen Gründen aus der Politik ausgeschieden. Mangels Fachpersonal für eine einfache Neubesetzung sah sich die Partei zu einer großen Lösung gezwungen. Da Stengele, ein Mann, als Nachfolger Sigismunds zur Verfügung stand, musste den Personalgesetzen der Grünen folgend ihr zweites Ressort mit einer Frau besetzt werden. Da, da, da. Ja, dann musste der Fachmann gehen und da ist eine andere Dame reingekommen, die jetzt nicht total, ich kann ja jetzt die Eignung nicht wirklich absprechen, ne? Ist eine Verwaltungsfachwirtin, ist Polizeihauptkommissarin und ist jetzt Ministerin für Migration, Justiz und Verbraucherschutz in Thüringen, wegen dem schönen Proporz. Aber ja. Sie ist Schreibtischkommissarin, soweit ich das verstanden habe. Also kein echter Polizeidingens, sondern halt Verwaltung. Ja, gut, ich meine, wie gesagt, ich kann ihr die Eignung jetzt nicht absprechen, aber ich weiß ja nicht, wie gut sie sich fühlt als Quotenfrau, weil explizit das ist sie hier. Und der Dirk Adams, ne, der freut sich natürlich auch, wollte nicht gehen und wurde weggekickt. Tschüss. Ja. Ja, die Dame hat halt noch einen weiteren Vorteil. Ne? Also sie passt halt, sie erhöht die Diversität des Kabinetts. Ja, das, aber nicht mal, das ist ja, spielt ja wirklich eine Rolle. Ja, weißt doch du, auch. Natürlich. Also das ist genau die Person, die... Ja gut, ich meine, sagen wir mal so, das hat vielleicht eine Rolle gespielt, dass gerade sie die Dame geworden ist, die dort reingemacht wurde, aber es musste auf jeden Fall eine Dame sein. Weil es musste eine Frau sein, weil der Proporz. Ne, wenn eine Frau geht und da kommt ein Mann hin, da können nicht zwei Männer sein. Wo sind wir denn hier? Wir sind bei den Grünen. Hier gibt es sowas nicht. Aber halt dafür... Bei Frauen kein Problem. Zwei Männer, Gleichberechtigung. Platz zu machen, ist schon ein ziemlich linker Move. Also... Ach. Aber ja, vielleicht stellt die Dame sich ja als richtig fachlich kompetent heraus. Wie gesagt, die Eignung kann man ihr nicht absprechen, aber wie sie da ins Amt gekommen soll, das kann doch niemandem gefallen. Ja, da müssen sie sich doch wirklich doof vorkommen. Aber egal. Im kommunistischen ZK hat man auch einfach die Regeln befolgt und gut war. Ne? Nicht so viel drüber nachdenken, einfach machen. Oh, Frauen am meisten betroffen, oder wie? Ja, Frauen am meisten betroffen. Das war ein Artikel vom Namen und der ist, glaube ich, gerade nicht da. Und hier geht es um Alzheimer und die Chinesen haben angeblich jetzt herausgefunden, dass das C3-Protein bei Frauen, also die haben Leute untersucht nach ihrem Tod und bei Frauen war das wohl besonders aktiv und das greift dann, kann dann eventuell die falschen Sachen da angreifen. Das hat halt irgendwie eine Rolle in der Immunschutz. Und am Ende hatten sie hier noch so ein paar Sachen, wie sie Alzheimer vorbeugen. Schwerhörigkeit ist ja der erste Punkt. Der wichtigste beeinflussbare Risikofaktor für Demenz. Bereits leichte Hörminderung kann das Demenzrisiko verdoppeln. Geringer Bildungsgrad. Ja, vielleicht ist das wirklich, weil dein Gehirn dann nicht mehr so viel Reize bekommt, weißt du? Kann sein. Leichte Hörminderung. Dass du einfach, dass einfach Teile deines Gehirns sagen, nö, gibt ja nichts zu tun. Und hängen dann rum, kassieren Hartz IV, machen Twitch-Kanal. Und dann kommt das C3 und frisst es auf, ja. Ja, fordern sie sich geistig, ja. Das würde ja auch in die gleiche Richtung deuten, dass du halt weiter Videospiele spielen sollst, egal wie alt du bist. Genau, gute Idee. Kopfverletzung. Ja, Hoher Kopfverletzung. Blutdruck. Irgendwann sollte man sein Alter anerkennen und vielleicht doch mit Helmrad fahren. Habe ich letztens drüber nachgedacht, ich werde alt. Alkohol. Ha. Keine Chance, die Und Demenz bei Übergewicht. mir. Oh, Oh, shit. Fettphobia. Fuck. Body Mass Index von 30 und mehr. Oh. Nee, ich glaube, so viel habe ich nicht. Naja. Was war jetzt noch gleich Alzheimer? Ja, genau, Julius Jui. Ich begrüße Sie hier im wunderschönen Bad zum Alzheimer-Kongress im wunderschönen Bad. Bad. Transfeindlichkeit als Kulturkampf. Ja, hier haben wir die Faktenfinder. Hier fakt die Die auf. gefakten Finder. Die gefakten Finder. Ja. Die Tagesschau hat wieder Geld ausgegeben, um eine Verschwörungstheorie zur Ruhe zu betten. Und Wir der haben Gensing hier. ist wieder da. Was? Patrick Gensing ist wieder da! Ach, lieber Oh St. mein Gott, Pauli, hat haben sein die gesagt. Ausflug in die Privatwirtschaft nur, war nur ein Sabbatical, Nein. oder? Keine Ahnung. Oh, schade. Jetzt nicht so geklappt. 6 Wochen, 8 Wochen Habe ich Probezeit gar oder so. nicht gesehen, Aber sehr aber schlimm. die Selbstbestimmungs Gesetz war von die Ampelkoalition als eine zentrale Projekt angekündigt worden. Doch bei der Umsetzung hakt es bis heute. Bundesjustizminister Marco Buschmann sagte in einem Zeitinterview zu den Gründen für die Verzögerung: Wir haben wahrgenommen, dass es Sorgen gibt, die sich auf die Rechtsfolgen des Geschlechtswechsels beziehen. Mit anderen Worten, die FDP ist aufgewacht Ja, das hätte man auch schon mal und will alles jetzt davor im merken. Nachhinein Das hatten dann wir ja vielleicht auch noch letzte Woche. irgendwie versuchen, Das hatten sich wir das Blättchen umzubinden, okay? letzte Woche. Das war dieser Ausschnitt, wo ich nicht wusste, wo der Genau, herstammt. Das war das ist genau ja auch nur der. die Einleitung, Mit ja? der Frauensauna und so. Naja, und da gab es Diskussionen und der Herr Lehmann hat gesagt, so geht es aber nicht, Herr Buschmann. Und der Vorsitzende der SPD-Queer-Fraktion Oberfranken, Sebastian Kopp, kritisierte den FDP-Politiker auf Twitter scharf und wundert sich, wie die TERF-Erzählung von die Frauensauna eigentlich bei Marco Buschmann verfangen konnte. Ich weiß nicht, ob er sich damit auf Wiesbaden bezieht, aber da können wir ja inzwischen Entwarnung geben. War also keine Erzählung, war die Wahrheit. Dumme Sache. Aber Jenny Wilken von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität fügt auf Anfrage des ARD-Faktenfinders hinzu, dass durch zahlreiche Briefe an Politikerinnen und Politiker gezielt versucht werde, auf das Selbstbestimmungsgesetz Einfluss zu nehmen und die Einführung des Gesetzes zu verzögern. Sowas aber auch. Nein, es gibt Interessengruppen in einer Demokratie, die sich kritisch zu Gesetzesvorhaben. Oh mein Gott, wo kommen Wie wir hieß das denn da vorhin noch mit der hin? Friedenspflicht oder so? Dass Das war das noch. Und dann wird da auch noch drüber gesprochen, wenn die Einwände haben. In die Trans. schreiben Briefe, die vernichten Bäume dafür. Das sind Umweltsünder. In transfeindlichen Kreisen werden die Aussagen Buschmanns hingegen teilweise als Bestätigung der eigenen Position gewertet. Merkt ihr nicht, dass ihr die AfD damit. Versteht ihr es denn nicht? Das tropft aus jeder Zeile hier. Und benutzt, um weitere Behauptungen in sozialen Medien zu verbreiten. Haben die überhaupt, waren die mal auf Twitter? Ich weiß es nicht. Und dann haben wir Paula Irene Villa-Braslavski, die Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Das ist auch Und kein. sagt, es gäbe tatsächlich unklare Aspekte. Wer erhält aufgrund welcher Gründe Zugang oder eben nicht zu bestimmten Räumen? Wie lassen sich Schutzräume schützen? Aber so Villa Braslavski weiter, diese Unklarheit sei weder neu noch einzigartig, sondern war schon immer eine virulente Auseinandersetzung. In den 80er Jahren wurde diskutiert, bis zu welchem Alter Jungs in Frauenbuchläden rein durften. Ja, nicht in der Sauna, Frau Villa Braslavski, ein aber. Buchladen und eine Sauna. Sehen Sie es selber oder muss ich Ja, es erklären? wurde diskutiert von Radikalfeministen, die gesagt haben, hier in diese Buchhandlung dürfen Männer erst gar nicht eintreten. Wie Ne? Frau, ihr was Genau. erklärst du? Das ist sowas von überflüssig. Ne? Das ist halt alles irgendwie sehr subjektiv. Mindestens. Naja, und es ist wie immer natürlich, diese Unklarheiten sorgen für Unruhe, Sorgen, Ängste, das ist durchaus verständlich. Allerdings führe dies dazu, dass diese Sorgen ausgenutzt würden, um teilweise bösartige, abwegige und diffamierende Behauptungen schlicht zu erfinden oder zumindest aufzubauschen. Ah, da ist wieder aufgebauscht. Ich erinnere mich noch dran. Linksextremist, das ist ein aufgebauschtes Problem und hat an diesem Wochenende nur mehrere hunderttausend Euro gekostet, warnt Billa Braslavski. Es wird Transpersonen all das Böse unterstellt, was vor Jahrzehnten beispielsweise den Schwulen unterstellt wurde, nämlich kriminell perverse Energie. Sie werden als Sexmonster karikiert. Sexmonster! Das ist auch angesichts der realen Fakten rund um sexualisierte Gewalt total abwegig. Wir wissen, dass diese vor allem im Nahbereich in Partnerschaften in den Familien stattfindet. Ja, da. Die unheilige Trifecta. In abgeschotteten Organisationen wie Kirche oder Vereine, die Sauna und Frauenraum zählen eher nicht zu den Gewalt-Hotspots. Ja, wie schön hier ja, wieder alles nicht, miteinander ja. gleichgezogen und, und halt Argumente auf Fragen bezogen wurden, werden, die gar nicht gestellt wurden. Aber und das ist natürlich auch ein Aspekt davon, aber das ist ja nicht alles. Es reicht ja schon alleine, wenn die Leute das halt nicht wollen, wenn die in die Frauensauna gehen, wollen sie halt keine Penisse da sehen, ob die jetzt von denen penetriert werden oder nicht. Also. Dann kommt ein Abschnitt darüber, dass Transmenschen besonders gefährdet sind, aber da müssen sie halt in die internationalen Zahlen gehen. Deutsche Zahlen sehe ich hierzu nicht, würde ich gerne mal sehen. Nur Berlin erfasst halt diese Straftaten, kontinuierlicher Anstieg registrierter Fälle, 456 trans- und homophobe Taten 2021. Ja, wo sie hier ja garantiert wieder Beleidigungen und Missgendern ich gehe, mit rein. Ich glaube auch, da müsste man halt zwei Drittel der befragten Transpersonen haben in den letzten fünf Jahren Gewalterfahrungen gemacht, fast die Hälfte im vergangenen Jahr. Obwohl bei fast zwei Dritteln der berichteten Gewaltvorfälle unbeteiligte Personen zugegen waren, haben die Betroffenen nur in wenigen Fällen 7% Hilfe oder Solidarität durch PassantInnen erfahren. Nein. Knapp 80% gaben an, in den sozialen Medien von Übergriffen betroffen zu sein. Ja, bei den Tötungsdelikten dieser Leute. Ja, frag mal nach den Vornamen, sage ich dann nur. Ja, würde ich auch gerne wissen. Dazu kommt natürlich eine große Dunkelziffer, weil die alle Angst vor der Polizei haben. Und dann schlagen wir den ideologischen Bogen und sagen, gendergerechte Sprache wird attackiert. Für Frau Weitzel gibt es zwischen dem Anstieg transfeindlicher Straftaten und der Desinformation über Transpersonen einen klaren Zusammenhang, denn die Falschbehauptungen vermitteln ein falsches Bild transidenter Personen, welches sich auf die gesellschaftliche Wahrnehmung und Diskurse auswirke. Die Erzählung, dass in Ländern mit Selbstbestimmungsgesetz die Probleme mit transidenten Personen steigen würden, höre ich immer wieder. Das ist aber schlichtweg falsch, sagt Weitzel. Auch dass der Entwurf für der Bundesregierung für das Selbstbestimmungsgesetz medizinische Eingriffe für Kinder und Jugendliche einschließe, sei eine Lüge. Trotzdem halten sie sich hartnäckig. Ja, das stimmt. Und da haben einige Leute auch sehr gejammert, dass das gestrichen wurde. Ja, es ist aber nicht drin. Aber dass Probleme mit transidenten Personen passieren, das kann man überall nachlesen. Es ist nicht drin, aber die Leute sagen natürlich, dass das ein Schritt auf diesem Weg ist. Das ist es auch. Also ja, und wir erinnern uns daran. Sicher. Wir haben hier die Frau Bär im Verfassungsgericht. Da muss nur die erste Person dann kommen, die sich das halt eintragen lassen. Dann geht es zum Verfassungsgericht und sagt, hier, ich kann mein Geschlecht nicht angleichen auf das, was ich hier eingetragen habe. Da habe ich aber ein Recht drauf, liebes Verfassungsgericht. Und sagt die BR, ja, da hast du ein Recht drauf. Und dann ist es geschehen. Also. Schreiben Sie Furry rein. So, jetzt, ab jetzt Furry. Furry Geschlecht. Ja, ja. Trans-Schwangerschaft hin und her, Bilder im falschen Kontext. Da wird dann über diesen Typen, den Täter vom Schulmassaker in Texas im Mai 2022 gesprochen, der angeblich vom Netz als Transperson dargestellt wurde. Aber Bell Tower hat es verhindert und das Kompaktmagazin hat es behauptet. Also was weiß ich, Extremisten unter sich. Ideologien, die um die natürliche Ordnung kreisen, sieht dann wiederum die Frau Villa Braslavski. Es sei keinesfalls ein rein rechtes Phänomen. Sie würde eher von autoritären und antipluralistischen Szenen und Ideologien sprechen. Es gibt dieses Feindbild auch ganz klar in linken Kontexten oder in der sich für liberal haltenden Mitte. Ja, Sie mich auch, Frau Villa Braslavski. Oho. Das ist sehr hochintellektuell, glaube ich, was sie gesagt hat. Und sie führt dann aus, dass wir halt mit der Dimension individueller Freiheit nicht zurechtkommen. die das bietet und deswegen in unseren Grundfesten erschüttert sind, wie immer. Das moderne Weltbild ist das Feindbild in dieser Szene. In ihrer Wahrnehmung werden Medien und PolitikerInnen und Politiker von einer geheimen Elite gesteuert, welche die Menschen umerziehen wollen. Und hier wird das Thema Trans als eine Methode gesehen, diese Umerziehung zu gestalten. Also... Es also gibt die Umerziehung, eine Gruppe oder was? Die Umerziehung, die es gibt laut denen, weil das ja gesellschaftlich konstruiert ist, die soll damit gemacht werden und das ist eine Verschwörungstheorie, oder wie? Was lese ich jetzt hier raus? Gender und Trans stehen für ein Verständnis von Geschlecht, das als bedingt gestaltbar, machbar, veränderlich, als gesellschaftlich konstruiert gilt. Und das dann konstruieren zu wollen... Wenn man das meint, ist aber nur eine Verschwörungstheorie, oder wie? Doch nutzen Aktivisten das Thema offenkundig gezielt. Seit Anfang des vergangenen Jahres habe sich die Transfeindlichkeit als zentrales Thema in der rechtsextremen Szene entwickelt, sagt Miro Dittrich vom Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Center für... Ja, das kennen wir schon. Das ist das naja, Center für ist aber so doof. Irgendwie. Ja, es hat eine NGO, ne, die überall die Hände aufhält, wo sie kann. Es war immer Thema der Rechtsextremen, aber nicht in dieser Zentralität. Es ist bis in den konservativen Bereich, wo auch Gesetze erlassen werden, anschlussfähig und hat sich so zum neuen Kulturkampfthema hochstilisiert. Ja, na klar. Das habt ihr nicht als Kulturthema in die Arena geschubst. Nein, das haben andere dazu hochstilisiert. Wisst ihr was? Eure Unehrlichkeit ist wirklich, wirklich abstoßend. Genau, wie die Rechten neulich auch immer über Gendersprache reden möchten. Ja, steht doch zu der Scheiße. Und jetzt sind es auch alle wieder Rechte. Ne? Eben haben wir noch gehört, das sind alle möglichen Leute. Und jetzt sind es auch ja, aber Rechte. Das ist Miro Dittrich. Ne? Ja, das ist Miro Dittrich, ja. Aber trotzdem, ich meine, ich glaube nicht, dass dir das auffällt, wenn sie diesen Artikel schreiben. Für die Leute, die uns noch nicht so lange zuschauen oder hören, der Herr Dittrich ist Ex-Amadeo-Antonio-Stiftung, Ex-Kahane-Stiftung und schon ein alter Bekannter, der immer wieder auftaucht. Und immer wieder die gleiche Geschichte von den gefährlichen Rechten im Internet. Ja, dieses Center für Monitoring, Analyse und so, das haben sie beim Faktenfinder auch geführt in jedem zweiten Ding, was wir uns irgendwie angucken drin. Ach, nein, nicht. Entweder ist es er oder diese andere Dame. Die Lamberti. Die ist auch von. Ja, Lamberti, hier Kracher und Strobel. Ja, Kracher und gerne Strobel. Ganz ist dann mehr für Klima ist aber nicht von dem CEMAS, ne, möchte ich nur gesagt haben. Nee, es gibt halt diese ganzen Experten, die halt immer wieder geholt werden, das meine ich. Das gibt einen Pool wahrscheinlich aus solchen NGOs, wo die ihren Rolodex haben und dann sagen, okay, was brauche ich heute? Klima oder doch lieber wieder Pay Gap. Dann wird Beatrix von Storch bearbeitet. Also weil die nämlich von den TERFs, ja, hier wird also das Wort TERFs auch einfach so benutzt, als wäre das ein Wort und nicht eine ziemlich komische Bezeichnung, eine Fremdbezeichnung. Also wir hatten uns ja eigentlich dazu durchgerungen, halt manche mit mehr Problemen, manche mit weniger, halt zum Beispiel das N-Wort nicht mehr zu benutzen, ja, im Normalfall. Warum darf dieses Wort denn benutzt werden, das auch von einer feindlichen Gruppe an jemand vergeben wird? Und warum benutzen unsere Journalisten dieses Wort? Also mir ist egal, welches Wort die benutzen. Es geht mir um die Gleichbehandlung der Dinge. Ja. Und ich möchte auch nicht, dass die Leute jetzt schwarze Menschen wieder mit dem N-Wort konfrontieren, wo es nicht nötig ist. Ja? Also ich meine mit dem Amerikanischen. Ja? Also irgendwo muss ja eine gewisse Gleichheit herrschen und die sehe ich einfach bei diesen Artikeln einfach nicht mehr. Das ist pure Propaganda. Hier wird mein Geld, das ich jeden Monat an diese Leute zahlen muss, wird dazu gebraucht, mir Lügen zu erzählen oder zumindest Halbwahrheiten. Ja, sie behaupten hier, dass sich die von Storch und die TERFs und so weiter sich ganz klar gegen die Rechte von Frauen richten. Ja. Also, ja, wenn man die fragt, warum die das machen, was sie machen, dann sagen sie ja wegen den Frauenrechten. Herzlichen Glückwunsch. Nicht, das ist so. Das sollte man schon, oder? Und man sieht natürlich, wie am Ende wird der große Bogen geschlagen. Man sagt, zugleich sieht man auch, gerade auch das ist historisch bei Frauen oder jüdischen Menschen deutlich. Zugleich sieht man, dass gerade auch bei diesen wie brüchig und gefährdet die Gleichberechtigung von Gruppen und Personen ist, die als Minderheiten oder anders gelten. Frauen anders. Frauen gelten als anders. Bist du irre? Also ich, als Minderheit kann sie ja nicht gelten, die Frau, ja. Aber als anders. Frauen gelten als anders als Transmänner, ja. Als Transfrauen. Das auf jeden Fall schon, ja. Frauen gelten als anders. Ich meine, was füttern die euch da als in Männer, den Medienhäusern? Das ist auch so ätzend, dass sie das Jüdische da jetzt mit reinbringen. Was soll denn ja, das? Ja, natürlich nur, muss das sagen sein. Können, es muss immer rein. Leute, die dies kauften, kauften auch das. Das ist so widerwärtig. Ja, ist die Kombination der Wörter. Aber wenn dann eine unschuldige 16-Jährige irgendwo steht und sagt, ich fühle mich wie Sophie Scholl, da kann man draufhauen. Ja. Da kann man wochenlang sich drüber lustig machen. Ja, nicht nur lustig machen. Die haben ja echt so getan, als würde es irgendwie die Gesellschaft in den Arsch machen. Dass irgendwelche Leute Probleme beim Nachdenken haben. Boah. Juhu, ein Sprachleitfaden von RTL. Juhu. Ja, das hat jetzt wohl auch RTL erreicht. Danke in dem Zusammenhang. Oh, was war das denn? Wer war das? Warte, ich suche den Namen kurz raus. Ich hab's gekriegt. Kannst du zu besprechen? Erinnert mich an den Zitat hier von wegen sollen wir They auch fragen oder so? Und ja, dann eben die anderen They auch oder so? Assassin Mary von Cambridge hat mir diesen Link zukommen lassen. Wir haben royale Zuschauer. Oder? Ja, ja. Transsensibel sprechen, wir haben einige Tipps für euch, sagt RTL. RT fucking L. Ja, wegen, ja? Ich bin ein Star, holt mich hier raus, oder wie? Bei denen läuft nicht nur dieser Dschungelcamp-Scheißdreck und dieses grenzdebilen Verarsche mit Gesang und dieser ja, ganze das andere ist, Mist. Das ist ja hier auch dieser Hashtag, das geht ja direkt darum. Es geht ja direkt jetzt um Dschungelcamp. Jetzt wird die fucking Ethikkeule rausgeholt. Wir bereichern uns an den Sorgen, Nöten und dem Elend von Menschen. Aber jetzt sagen wir euch mal, wo es lang geht. Ja. Yeah. RTL. Also, man sagt nicht mehr, laut RTL, dem Bildungsinstitut, er wurde als Mädchen geboren. Oder er ist biologisch eine Frau. Was ja schon mal gar keinen Sinn macht. Aber egal, RTL. Sondern man sagt jetzt, ihm wurde bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen. Ihm. Was ist überhaupt ihm? Gar keinen Sinn macht. Ihm. Ihm. Ja, die wollen mehr so darstellen, wie verwirrt diese Sprache ist einfach. Dann übertreiben sie es halt ein bisschen. Ich glaube, das ist eine satirische Überhöhung vielleicht bloß. Weil es ja für RTL-Zuschauer ist, ist unten noch ein erklärender Text, als wenn sie es ja. lesen könnten. Da war das schon die Großbuchstaben, ja. Die Geschlechtsidentität und das biologische Geschlecht sind nicht dasselbe. Die Geschlechtsidentität, also ob man sich zum Beispiel als Frau oder Mann fühlt, wird nicht durch die Genitalien bestimmt. Ja, aber es wird doch nicht festgelegt. Ob ich ein Poser bin? Doch, der Doktor hat dir das zugewiesen. Da hängt unten was runter, Männchen. Da ist nichts am Runterhängen, Weibchen. Zugewiesen. So einfach ist das. Da hat er geguckt früher, als man das noch nicht vorher schon chemisch bestimmen konnte. Was ja heute viele Leute auch machen. Ne? Das wird aber auch den Persönlichkeiten nicht gerecht. Also ist ja verrückt. Ja, aber ich muss ja sagen, das ist ja gar nicht so verkehrt hier. Als sie noch ein Mann war, soll ich nicht mehr sagen, soll ich so sagen, als sie noch als Mann gelebt hat. Ja, finde ich richtiger, weil Mann ist ja immer noch dann. Also insofern stimmt das ja. Transmenschen verwandeln sich nicht zum anderen Geschlecht. Sie machen einfach sichtbar, was sie vorher schon waren. Ja, das ist wiederum nicht so richtig. Geschlechtsumwandlung, soll ich nicht mehr sagen, ich soll sagen Geschlechtsangleichung. Aber es ist doch eine Umwandlung, weil es gibt ja nur zwei und dann ist es eine Umwandlung von einem ins andere. Ja, es wird angeglichen, ob das, wie man sich fühlt, schreiben sie jetzt wahrscheinlich. Nicht zu verwechseln mit der Geschlechtsgleichschaltung, das kommt erst noch. Es gibt aber auch Menschen, die haben diese Krankheit, dass sie glauben, Teil ihres Körpers wären nicht Teile von ihnen. Zahlen wir da auch eine angleichende Operation. Es gibt also wirklich Menschen, die glauben, ihre Hand oder ihr Arm oder ihr Bein gehört nicht zu ihnen und wollen das loswerden. Zahlen wir da auch? Oder Lassen wir das oder sprechen wir inklusiv über diese Menschen? Oder sind das zu wenige und sie haben nicht genug Lobby? Als er noch mit Beinen gelebt hat. Man sagt also nicht mehr Transsexuelle, sondern Transpersonen oder Transmenschen mit einem Sternchen dazwischen jeweils. Der Begriff Transsexuell ist irreführend, da er nahelegt, es könnte um die Sexualität der Transpersonen gehen. Das tut es aber nicht, es geht um die Geschlechtsidentität. Naja gut, man hat halt Sexualität gesagt, weil Sex halt im Englischen Geschlecht heißt, ja. Ist... Ja, das war's, ja. Jetzt sehe ich nichts mehr weiter. Nur weiß. Ich wäre so gern transreich. Ja. Ich transreich und dann müssten die das ernst nehmen und mein Konto voll machen. Eine kontoangleichende Operation. Ja, eine kontoangleichende Operation. Wäre eigentlich ein Weltraum am Titel, kontoangleichende Operation. Aber ich habe ja sowieso schon so viel mehr als Mann. Ja. Tja, da sondern die Tiefen sind sie nicht gekommen. Bodenkrebsrisiko und solche Sachen, was Frauen nie haben werden. Ja? Als Juhu. Wir noch kommen wir zu Private Public Partnership Unterrichtsmaterial von Always, sponsored by Always. Aber nicht OB, ja? Das Always-Themenportal Pubertät präsentiert sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, Gender und Sex, biologisches und soziales Geschlecht, individuelle Geschlechtsidentität, sexuelle Vielfalt, Geschlechterrollen als soziales Konstrukt. Voll das Durcheinander. Dieses Materialienpaket schafft Bewusstsein dafür, dass biologische Geschlechter und individuelle Geschlechteridentitäten unterschiedlich sein können. Dabei lernen die SchülerInnen auch verschiedene Begrifflichkeiten in diesem Zusammenhang unterscheiden, zum Beispiel Transsexualität und Intersexualität. Diese Materialien ermöglichen die Auseinandersetzung mit Geschlecht, Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung im Unterricht. Sie unterstützen bei der Sichtbarmachung und Thematisierung vielfältiger Lebensweisen und geschlechtlicher Vielfalt im Klassenzimmer. Komischer Satz, weil wenn man nur das Ende liest, also das und als trennenden geschlechtliche Vielfalt im Klassenzimmer, was machen die da? Die Schülerinnen erwerben Wissen zur Vielfalt der Lebensweisen, sexuellen Orientierung und der Geschlechter. Sie reflektieren gesellschaftliche und auch ihre persönlichen Vorstellungen von Normalität, setzen sich mit verschiedenen Begrifflichkeiten im inhaltlichen Zusammenhang auseinander und können diese mit eigenen Worten erklären, erkennen die Subjektivität von Gefühlen und Perspektiven und werden in der Toleranz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt gestärkt. Die Subjektivität von Gefühlen und Perspektiven erkennen. Macht man das, kriegt man das nicht mehr im Starterpack? Muss man da jetzt ein DLC kaufen? Oder was? Ja, scheinbar. Ja, auch für dieses hier demisexuell und pansexuell. Ja, dann kommen halt die ganz wichtigen Sachen auch, weißt du? Die ganz wichtigen, also das müssen Leute einfach wissen. Du bist da auf Seite 15, ich glaube ab Seite 12 ging so der richtige Cringe los ungefähr. Ja, ich glaube, ich habe ganz schnell die ganzen Grafiken überspult. Ja, die Grafiken könnten gefährlich sein. Was ist denn das hier für Homosexuelle? Man wird sich vom eigenen also, und vom anderen schon, ich verstehe das echt alles gerade nicht. Was ist falsch? Heterosexuell heißt, man hat erst nach einer gewissen Zeit Interesse aneinander. Was stand da gerade? Ja, Moment mal, es gibt auch so einen Test, wo man die richtigen Sachen, die falschen Sachen wegstreichen muss. Aber das ist der, glaube ich, ach so, nicht. Ach so, okay. Ach so, doch, da muss man jetzt, das ist wie so in der Schule früher, als man so Linien ziehen so, musste. Genau. Ja, okay, alles klar, dann geht es ja noch. Das ist der Test. Demisexuell, erst nach Aufbau einer Beziehung zu einer Person hat man eventuell Interesse an sexuellen Kontakt. Was ich bisher nicht rausfinden konnte, ist, wann das hier stattfinden soll. Aber ich gehe doch mal hoffentlich von sowas wie nicht vor der 6. Klasse aus. Also. Ja, sicher. Ich weiß es nicht. Auch. Und wofür muss ein Kind wissen, was eine Cis-Frau oder ein Cis-Mann ist? Wofür muss ein Kind einen politischen Kampfbegriff auswendig lernen? Ja, wenn, dann sollen sie die Langform kennenlernen, die Erklärung. Also, ich glaube, der Sinn und Zweck des Ganzen ist, den Leuten zu sagen, dass sie am besten alle die Produkte kaufen. Egal, ob männlich oder weiblich. Ja. Vorsichtshalber einfach, weil man weiß ja nie. Ändert sich auch schon mal was, ne? Oh Mann. Man lebt zwischen den Geschlechtszuordnungen. Kann es sein, dass hier ganz schön viel Geschwurbel irgendwie auch drin ist? Also, und auch dieser Test auf Seite 12, da kann man dann irgendwie, soll man welcher Gruppe gehören die nachfolgenden Personen an, ordne sie zu, und da kannst du halt urteilen. Transgender, transsexuell, agender, cis, transsexuell, da kannst du dann sagen, Daumen rauf, Daumen runter, wie damals der Imperator. Wie gesagt, ich weiß nicht, für welche Altersgruppe das ist. Ja, das fand ich auch interessant. Die häufigsten Ausbildungsberufe sind da auch noch mit drin. Du, wir müssen auch noch was mit Gender Pay Gap oder so machen. Ja, wir machen noch zwei Seiten. Ich verstehe es auch nicht ganz. Und dann ist man natürlich, dann kommt halt noch, ich bin okay, so wie ich bin. Das finde ich auch ganz wichtig, dass die Menschen das lernen. Ja, und dann kriegst du noch so einen Test, ob du die Worte auch schön auswendig gelernt hast. Und dann gibt's, also dieser Test besteht in einem Kreuzworträtsel mit tollen Bildern dazu. Mit einer Frau, die Gewicht hebt, mit einer Krone auf, genau, das sind wir gerade. Und ja, super halt. Jeder hat Rechte. Jetzt kannst du ja Lesbian, Gay, Transsexual, Plus, wird auch nochmal erklärt und dann sind wir fertig. Das sind mit diesem wunderbaren von Always finanzierten Pamphlet für eure Kinder. Viel Spaß. Stand hier was bei, für welches Alter es ist? Nee, ne? Nee, ich habe es auch nicht gefunden. Ich habe versucht, das rauszufinden. Vielleicht. Schlechter Rollen als soziales Konstrukt, ja. Kultur, hier Konstruktivismus. Marxismus, meinst du? Ja, pass auf. Kulturmarxismus. Jetzt will ich auch einen Effekt gerieren. Das ist das Schönste überhaupt. Ah, hab ich das geliebt. So eine tolle Meldung. Das ist ja auch so ein Ding. Da wird ja kräftig geblutet in unserer Welt. Was so wunderbare hier liberale Feministin endlos lange Twitter-Kämpfe drüber austragen. Ja. Gewinnen sie die und am Ende verlieren sie doch. Periodenprodukte, die ja unbedingt zugänglich gemacht werden müssen für umsonst, weil das ja ganz furchtbar ungerecht ist und so. Und jetzt haben sie hier Osnabrücker Stuhlen, streichen kostenlose Tampons auf Toiletten. Ja, warum wohl? Hm, das kann aber wohl gar nicht sein. Nein. An einigen Osnabrücker Stuhlen soll es keine kostenlosen Menstruationsartikel auf den Toiletten mehr geben. Nach Angaben der Stadt haben Schülerinnen und Schüler die Produkte zu häufig zweckentfremdet. Wer hätte damit rechnen können? Das ist ein Mysterium. Ja, sind nicht sehr gut. Die Produkte seien jedoch unter anderem in die Toilette gestopft worden. Nein! Ja, doch, tatsächlich. Ja, also. Obwohl da ein Schild stand, dass sie nicht da reingeworfen werden dürfen. Das ist ja irre. Ja, es steht ja auch ein Schild, dass sie hier nicht über die Straße laufen darf. Ne? Ja, und ein alter Prank aus Schulzeiten habe ich auch wieder entdeckt. Auch seien mit Tinte vollgesogene Tampons verwendet worden, um Wände zu verunreinigen. Ja, klar. Also eine rote Tinte, ne? Sowas aber auch. Da brauchst du zwei Patronen für was. Und Früchtetee, damit funktioniert das auch gut. Wir hatten in der Cafeteria, hatten wir so einen Wettbewerb, wenn du dir einen Tee geholt hast, dass du das Ding an die Decke geworfen hast. Und richtig gut warst du, wenn der nach 3 Wochen noch da hing. Leistungsbeauftragter setzt dann auf. Haben wir auch gespielt, so einen Wettbewerb, ja. Ja, jetzt soll es im Sekretariat oder Schulsozialarbeit geben. Oh, nur ein halber Sieg, verdammt. Die Hemmschwelle ist so hoch. Nein, die Armen, die werden alle sterben, die werden verbluten. Die Hemmschwelle sei für einige Schülerinnen zu hoch. Sag mal, Schulen, ihr sollt ja auch aufs Leben vorbereiten. Wenn die Hemmschwelle nach einem Tampon zu fragen. Man kann auch kostenlose Steine hinlegen. In deiner Schule. Ich meine, wenn das zu viel ist, was willst du denn in deinem Leben machen? Du musst immer mal irgendwo fragen, ob du was kriegst oder was darfst oder so. Weil warum kommen Frauen bei Gehaltsverhandlungen nochmal so schlecht weg? Wegen der Ungerechtigkeit. Ah ja, stimmt. Der Gender Pay Dingsbums, das Patriarchat. Tja, der lustige Aktionsplan Querleben der Bundesregierung. Ja, der tritt jetzt in die nächste Phase. Und zwar werden Verbände darum gebeten, Input zu geben und zur Verfügung zu stehen, um da mitzuarbeiten. Hier habe ich einfach mal das Anmeldeformular gemacht, allgemeine, also hier, vielen Dank für Ihr Interesse am Arbeitsgruppenprozess zur Umsetzung des Aktionsplans Querleben teilzunehmen. Also die Leute, die vorher in den NGOs quasi Kampagne gemacht haben, dass so ein Gesetz passiert, die dürfen jetzt natürlich auch mitentscheiden, was dann in diesem Aktionsplan, wie der Aktionsplan quasi mit Leben gefüllt wird. Ne? Und da muss man halt hier sagen, ne? Informationen zur Organisation, Name der Organisation und so weiter und so fort, Ansprechpersonen natürlich mit Pronomen, Funktionen innerhalb der Organisation, Organisationstyp, ne? Zum Beispiel Verein, liegt ihr Sitz in Deutschland. Ich finde das enorm, dass hier unten gar keine Seitenzahl steht, die ist auch noch Konstrukt, die kann ich mir selber eintragen dann, ne? Ja, Mathematik 1 plus 1 gleich, ja, ich meine, wir haben hier 2 plus 2 Seiten, weil es sind 5, ne, ist klar. Ja, und oben ist ein Apache, ja. Tja, liegt ihr Sitz in Deutschland? Sind Sie eine LSBTIQ-Sternchen-Selbstorganisation? Ja oder nein? Was? Sind die selbstorganisiert? Ja. Okay, und dann kommen wir zum Eingemachten. Bitte geben Sie an, in welchem Bereich Sie Ihre Expertise einbringen möchten. Nähere Informationen zu den einzelnen Bereichen finden Sie am Aktionsplan. Also hier haben wir nochmal stichpunkteartig zusammengefasst, was in dem Aktionsplan alles umgesetzt werden soll. AKA Geld wird ausgeschüttet an irgendwelche Leute, dass sie irgendwelche Konzepte erarbeiten. Rechtliche Anerkennung von LSBTIQ-Sternchen-Leuten halt dann, ne? Forschung und Datenerhebung zur Lebenssituation von LSBTIQ-Sternchen. Gesellschaftliche Akzeptanz und Teilhabe. Ja, hier geht es um die MEPs. Oder nee, Quatsch. Die anderen sind ja auch noch alle nicht akzeptiert. Nein. Bildungseinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfe. Ja, ne, wir können ja nicht always das Feld überlassen. Ne? Es ist ja nur Kakao, wenn es der Staat auch macht. Diskriminierungsfreies Umfeld im Sport, ja, immer diese getrennten Umkleidekabinen, das geht ja mal gar nicht. LSBTIQ-Feindlichkeit am Arbeitsplatz, ja, ne, wenn MWD nicht mehr ausreicht. Ältere LSBTIQ-Sternchen und Altenhilfe, ja, da brauchen wir wahrscheinlich ein Datingportal für Rentner. Irgendwie sowas. Stärkung der Erinnerungskultur, ja, ich meine, in den Transgender-Kriegen sind sie ja zu Millionen gestorben. Ne, da müssen wir jetzt überall wahrscheinlich irgendwelche Statuen und Plaketten anrichten. Wir hatten doch jetzt im Bundestag oder wo soll doch die Kräumern, war das schon oder ist das noch für die queeren Opfer des Nationalsozialismus? Ja gut, ich meine, das ist ja nochmal was anderes, ja. Das ist, darum geht es hier nicht. Hier geht es ja, um bei dieser Kategorie Leute, die gab es damals Umwandlung nicht. Machen durften. Niemand und deswegen von den Menschen hat sich deswegen. Als queer im heutigen Sinne, also das finde ich immer so ein bisschen lächerlich. Schutz vor Gewalt, Übergriffen und Anfeindungen. Okay, Unterstützung, Hilfe und Information für Opfer von Hassrede. Hass und Hetze im Netze vor allem wahrscheinlich. Häusliche Gewalterfahrung von LSBTIQ begegnen. Ach, ich dachte, das sollte einfach nur in Statistiken nicht vorkommen. Und dann haben wir das Problem nicht mehr. Schutz jugendlicher LSBTIQ-Sternchen vor sexualisierter Gewalt. Ja, ja wie denn? Produktiv. Immer ein mitschicken oder was? So. Da freuen sich die MEPs. Warum ist, der Chat fragt das MEP. Auch gerade, warum ist da kein G mehr drin? Wo ist ein G drin? Schwule, LSBTIQ ist die deutsche Variante. Ja. Ja. Ach, Lesben, Schwule, Bisexuelle, ach so. Ja, das S ist das G. Ah, okay, ich war ja auch gerade. Ja. Genau, Gewaltschutz. Wir brauchen das auch nochmal auf Deutsch. Ein dummes Akronym brauchen wir nochmal auf Deutsch. Ganz klar. Hauptsache Verwirrungsstift. Genau, ich identifiziere mich als Frau. Ich kann nicht in den Männerknast. Das ist das Thema. Thema Gesundheit. Ja, natürlich. Was könnte sich dahinter verstecken? Ja, Gesundheit. Was? Ja, Operationen. Bildungseinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfe zu tun. Stärkung von Beratungs- und Community-Strukturen. Ja, mehr Geld für die Beratungsstellen und ja, die NGOs. Ja, genau. Internationales, weil ja, nur so können wir ne, Reisen verbinden, besser vernetzen. Erfahrungsaustausch, Best-Practice-Ansätze austauschen und so. Ne, von genau. Tavistock lernen heißt Siegen lernen. Ja. Migration und Flucht hat natürlich ist natürlich, das kann man eigentlich von keinem Thema trennen, weil das ist ja allumfassend. Und die Regenbogenfamilien. Ja, aber was ist mit Kapitalismus abschaffen? Regenbogenfamilien sind die einzigen werten Familien. Alles andere ist patriarchales Konstrukt. Ja, ne, und dann muss man seine Qualifikationen auflisten, über welche Expertise verfügen sie in den Bereichen. Ja, jahrelang dafür bezahlt worden von Fördergeld, dass ich Lobbyismus machen konnte, damit dieser Aktionsplan umgesetzt wird. So, ne, Zielgruppen und Kooperationen. Beschreiben Sie kurz die Zielgruppen. Ja, was das rechnet wohl? Gar nicht hier. Die Förderausschüsse, die das Fördergeld. Ich habe immer noch 900 Zeichen. Das ist bei dem Schiss. Genau. Dachverbände. Das ist das Archive. Gehören Sie einem Dachverband oder einer Untergliederung Organisation an? Nein, ich habe keinerlei Verhältnisse zur Open Society Foundation. Bitte geben Sie an, ob Sie ausschließlich im Bereich LSBTIQ Sternchenfeindlichkeit arbeiten oder auch querschnittsmäßig in anderen Diskriminierungsbereichen, zum Beispiel Antisemitismus, Ableismus, Rassismus etc. Ja, alles. Also da kann man immer mal mit reinnehmen. Alle Fördertopfe abgreifen. Ne? So, genau. Der Kultur, wir brauchen ein Sondervermögen für Kulturmarxismusförderung, bitte. Ja. Und ja, dann nur ein bisschen Datenschutz, bla. Und, hiermit willige ich ein, dass meine Pronomen gespeichert werden. Ich glaube es nicht. So weit sind wir. Die Pronomen werden gespeichert und dafür muss ich eine Datenschutzerklärung unterschreiben. Das ist schon wichtig. Ihr seid doch alle völlig irre. Was, ja, Mars, komm. Überleg doch mal, wenn ich mir jetzt ein richtig kreatives Pronomen habe einfallen lassen, dann will ich doch, dass das auch mein Copyright hält. Ja. Und nicht einfach so von Hütz und Kunst verwendet werden kann. Hallo, wo kommen wir denn da hin? Also schreibst du dir aufs T-Shirt. Ich bin ganz was Besonderes, ja. Ich bin eine wunderschöne Schneeflocke und ich bestehe darauf, dass meine Pronomen geschützt werden, ja. Meine Pronomen sind Kaiser/Papst und jetzt kommt wieder. Das darf jetzt kein anderer mehr sein. Mhm. Tja. Schriftgut. Ja. Ja, einfach nur ein kleiner Antrag, ne, vielleicht. Sollten wir den Verein doch nebenbei, neben eurem Hartz IV verdienen wollt. Macht ja eine Selbsthilfeorganisation. Schule in Seattle verklagen Tech-Giganten wegen Schäden durch soziale Medien. Die sind nämlich schädlich und ausbeuterisch. Gebt uns Geld. Jein. Aber ich finde, also den Ansatz finde ich schon nicht schlecht eigentlich. Also dass man das, also dieser Schulbezirk sagt halt, Angstzustände, Depressionen, Essstörungen, Cybermobbing werden durch die exzessive Nutzung von Social Media verschlimmert. Erziehung der Schüler wird erschwert. Die haben jetzt die öffentlichen Schulen der Stadt Seattle haben am Freitag gegen die Tech-Giganten hinter TikTok, Instagram, Facebook, YouTube und Snapchat beim US-Bezirksgericht geklagt. 91-seitige Klageschrift und der Hauptvorwurf ist praktisch, die Social-Media-Unternehmen hätten ein öffentliches Ärgernis geschaffen, indem sie ihre Produkte auf Kinder ausgerichtet und damit psychische Gesundheits- und Verhaltensstörungen verstärkt hätten. Die Schulen müssten nun Maßnahmen ergreifen, wie etwa zusätzliche Fachkräfte für psychische Gesundheit einstellen, Auswirkungen der sozialen Medien in die Unterrichtspläne aufnehmen oder Lehrkräfte zusätzlich schulen. Halte ich jetzt gar nicht so für unrichtig, hat aber eigentlich nichts mit diesen Tech-Leuten zu tun, sondern mit Eltern, die ihre Kinder nicht erziehen und Schulen, die es aufgegeben haben, Kindern irgendwas beizubringen. Also das ist ein Gesamtproblem meiner Meinung nach und das halt es in der Ausbildung nicht hilft, wenn man in der Woche irgendwie 3 TikTok-Dance-Videos fertig kriegen muss und üben und rumtanzen und sich geil finden. Und Likes, irgendwie Dopaminkicks zu kriegen und solche Sachen. Das geht zu kurz eigentlich schon fast. Ne? Die Beklagten hätten erfolgreich die verletzlichen Gehirne von Jugendlichen ausgenutzt und Millionen von Schülern im ganzen Land zur exzessiven Nutzung verleitet. Die Inhalte, die die Beklagten kuratieren und an Jugendliche weiterleiten, seien oft schädlich und ausbeuterisch. Ja, was so eine Selbstbestimmung oder so auch mal gehört? Oder ist das also, Kinder, Mammon. Es geht um Kinder. Okay. Ja gut. Es geht hier um Kinder. Denk dran. Es ist ja nicht nur das, darunter ist ja ein riesiger Klotz. Guck dir an, wie viel Geld zum Beispiel Roblox mit Kindern macht. Guck dir an, wie viel Geld Kinder für diese ganzen Handyspiele und so in die Kassen spülen und für ihren Fortnite-Scheißdreck und so. Ja. Und das ist offensichtlich, dass, und da erzählen wir uns ja allen nichts Neues, dass hier eine Dopaminkette läuft, ja? die mit allen Mitteln, ich meine, wir haben es ja jetzt bei Diablo Immortal, sind es irgendwie mehrere hunderttausend Dollar, die man da einzahlen muss im Endeffekt, um den Charakter auf den höchsten Level zu boosten. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo die das halt auch mit allen Tricks machen. Und ich sehe, wenn die diese Tricks nachweisen können, dass sich diese Tricks explizit auch an Kinder gerichtet haben, haben sie im amerikanischen Recht meiner Meinung nach was in der Hand. Aber ich bin ja nur ein absoluter Laie. Aber ich würde sagen, wenn sie halt wirklich, das war ja mit diesen Lootboxen ja, in Aussicht, Europa oder? Ähnlich, ja. Sind das eine Aussicht hier von wegen echte Beweise oder so? Das wird halt das Verfahren zeigen, was es da gibt. Okay. In der Klage heißt es, dass von 2009 bis 2019 die Zahl der Schüler des Seattle Public Schools, die berichteten, dass sie sich fast jeden Tag für 2 Wochen oder länger hintereinander traurig und hoffnungslos fühlten, so oder so traurig und hoffnungslos fühlten, dass sie mit einigen typischen Aktivitäten aufhörten und durchschnittlich 30% gestiegen sei. Also die sehen hier halt einen Zusammenhang. Klar, wenn dieser Dopaminrausch ausbleibt, du hast 2 Wochen Dopaminrausch, dann machst du nicht mehr so viel auf TikTok, dann geht der Dopaminrausch weg und dann liegst du halt da. Weil das Zeug ist ja nicht infinite vorhanden sozusagen. Du verbrauchst ja auch Kraft einfach dabei. Würde ich auf jeden Fall interessiert beobachten, den Prozess, muss ich sagen. Ja, Michigan School Trip allegedly brings kids to lounge with stripper poles. Ja, schlechte Entscheidung. Ja, da gab es ein kleines Upsi. Im Endeffekt ist Middle School. Nicht mehr Grundschule, aber ne, junge Schüler sind bei einem Klassenausflug in eine Pizzeria gegangen. Diese Pizzeria hat 2 Geschäftsmodelle. Einerseits ist es eine Pizzeria, andererseits ist die andere Seite des Ladens ein Stripclub. Ne, es ist quasi Nikki's Pizza und Nikki's Lounge, quasi so ein Doppelladen. Und ja, alle Plätze in der Pizzeria waren leider belegt, deswegen hat halt die Schülergruppe Platz genommen im Lounge-Bereich. Und in diesem Lounge-Bereich gab es halt auch so gewisse Stangen, die da so von der Decke runterhängen, die leicht begleitete Damen benutzen, um ihr Trinkgeld zu erhöhen. Und was Kinder halt nun mal machen, die spielen halt rum. Und dann haben die Stangen gesehen, sind da hochgeklettert, haben irgendwie so ein bisschen was gemacht. Also das war jetzt nicht irgendwie Pole-Dance-Unterricht, Tanzunterricht, wie man sexy an Stangen tanzt von Kindern. Es war einfach eine schlechte Planung, die für komische Optics gesorgt hat, aber ein lustiger Fall trotzdem, weil sich natürlich viele Leute darüber aufgeregt haben. Und die Schule sagt im Endeffekt so, ja, wir haben vorher wurde darüber gesprochen und es gab eine Mitteilung an alle Eltern, die das auch unterschrieben haben, dass es okay ist. Also weiß ich jetzt gar nicht, wo das Problem liegt. Ja, also entweder hat sich da jemand einen krassen Scherz erlaubt oder das ist einfach mal dumm gelaufen und sieht seltsam aus. Und natürlich im aktuellen Kulturkampf gibt es genug Leute, die alles Mögliche mit solchen Bildern anfangen können. Und, ja, also wie gesagt, ich interpretiere das jetzt nicht so, dass es ein Lehrer war, der den Kindern zeigen wollte, wie man an einer Stange Striptease tanzt, sondern es ist einfach nur ein dummer Fehler gewesen, ein komischer Zufall. Aber heutzutage hat man ja schon viele Fälle gesehen, wo das nicht unbedingt ein Zufall war, wo sowas passiert ist. Ja, so viel zu dem kleinen Striptease-Klassenausflug. Ja. Ja, gut, das Kind wird RTL geguckt haben. Da weiß das auch in dem Alter schon, was ein Stripclub und eine Stange ist. Und hat auch versucht, das nachzumachen, was genau so machen. Ja, Tatjana Patitz ist tot. Als ich jung war, war sie so eine von diesen 5 super, super Models zusammen mit hier. Na, wie hießen die alle? Cindy Crawford und Linda Evangelista und so. Bisschen früh natürlich mit 56, muss ich sagen. Aber es gibt ja viele Dinge, die Menschen einfach aussortieren an einem gewissen Punkt, leider. Was ich hier so bitter finde, ist dieser Nachruf vom Spiegel. Wie kaum ein anderes Model verkörperte Tatjana Patitz die 90er Jahre, eine Zeit, die alles erlaubte und alles verbrauchte. Ihr Tod ist doch ein Zeichen, dass die Sucht nach Schönheit und nach Freiheit vorbei ist. Also ich finde das super respektlos. Okay. Ich finde das super respektlos. Über reingezogen in ein Thema, wo das so ihren Tod hat, ne? Genau so wirklich, zu missbrauchen. Ja. Und um hier die immer gleiche, das ist ja nichts Neues, wenn er jetzt hier irgendwas kritisiert hätte, was noch nie irgendwo kritisiert worden ist oder irgendwas Wichtiges oder so, aber man kaut uns die gleiche Scheiße nochmal vor. In der Hoffnung, dass wenn man eine Lüge oft genug erzählt, sie irgendwann als Wahrheit gilt. Ja? Das ist halt die Freiheit, die Sucht nach Schönheit und Freiheit wird beim Menschen, solange er der Mensch ist, den ich kenne, beim Homo sapiens sapiens, nie vorbei sein. Weil das ist das, was uns antreibt. Ihr seid echt, ihr seid so verloren, ihr Leute da. Der Spiegel hat sich aber, glaube ich, letzte Woche den Preis der hohen Glaubwürdigkeit selbst verliehen. Ne? Von daher ist das ganz schwierig mit der Kritik jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Ausschnitt ist. Es gab wohl einen Artikel im Spiegel von Job, Wolfgang Job, dem Modedesigner. Ich weiß nicht, ob das ein Ausschnitt daraus ist. Das habe ich auch nicht feststellen können, weil wieder mal Paywall. Aber glaube ich nicht, dass Herr Job so druckreif sprechen kann, ehrlich gesagt. Eigentlich auch nicht. Also, dass er einen Ghostwriter hatte, würde ich auch annehmen. Aber ich weiß nicht, ob das von ihm kommt, dieser Spruch. Aber der ist einfach dumm und den würde ich auch nicht als Werbung benutzen. Und er macht mir Angst, um ehrlich zu sein. Glaube ich auch nicht. Wieso sollte eine Sucht nach Freiheit oder so oder nach Schönheit zu Ende sein, überhaupt zu Ende gehen können? Und wenn sie stirbt, ja, okay. Ansonsten, warum? Nur noch ein bisschen ins hohe Alter pflegen. Presseauskunft. Über? Ja, FDP. Ah. Christian Lindner, ja, da geht es um Sachen mit der BB-Bank. Da wird dem gerade was angedichtet, was vielleicht nicht so ganz gut läuft. Und warum sage ich, da wird dem was angedichtet? Ja, die Art und Weise der Kommunikation, wie die Staatsanwaltschaft Berlin damit umgegangen ist. Die haben im Endeffekt Nachricht an Presseorgane rausgegeben. Die Korruptionsabteilung der Berliner Generalstaatsanwaltschaft prüft die Aufhebung von Lindners Immunität als Abgeordneter, um förmlich ermitteln zu können. Und das ist ein bisschen problematisch, weil rein rechtlich gesehen gibt es ja Hürden, wann Staatsanwaltschaften kommunizieren dürfen, wenn sie Ermittlungen gegen Personen aufnehmen, weil es da ja Vorverurteilungsproblematiken gibt. In diesem Fall gab es halt direkt einen politischen Backlash und einen Backlash in verschiedenen Nachrichtenmedien. Ja, und das kurz vor der Wahl, ne? Ja, und damit zeigt sich hier die ganze Gefahr frühzeitiger staatlicher Mitteilungen im Zusammenhang mit staatsanwaltschaftlichen Vorgängen, die nicht ohne Grund rechtlich streng Voraussetzungen unterworfen sind. Und hier ist es so gewesen, dass die Staatsanwaltschaft Berlin verschiedene Vorgaben, Regularien und auch Gesetze wohl zumindest sehr weit ausgelegt hat, um diese Mitteilung überhaupt machen zu können. Und da kann man wirklich an politische Einflussnahme denken. Aber rein rechtlich gesehen ist es halt so, dass vor allem die Unschuldsvermutung und das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Betroffenen zu berücksichtigen sind. Ja, berichtet die Staatsanwaltschaft über ein laufendes Ermittlungs- oder Strafverfahren, muss auch sie der Erwartung Rechnung tragen, sie werde die Öffentlichkeit erst dann unter Namensnennung über ein Ermittlungsverfahren unterrichten, wenn sich der zugrunde liegende Tatverdacht bereits einigermaßen erhärtet hat. Erforderlich ist das Vorliegen eines Mindestbestands an Beweistatsachen, die für den Wahrheitsgehalt der Information sprechen und ihr damit erst Öffentlichkeitswert verleihen. Wobei diese Anforderungen umso höher sind, je schwerer und nachhaltiger das Ansehen des Betroffenen durch die Veröffentlichung beeinträchtigt wird. Was bei einem Bundestagsabgeordneten bzw. einem Minister der regierenden Koalition ziemlich hoch sein dürfte. Das Problem ist jetzt halt, dass ja noch nicht wirklich was eingeleitet wurde, sondern dass es da nur quasi gesagt wurde, okay, wir denken darüber nach, das zu machen, und das alleine könnte halt schon rufschädigend sein für ihn. wie man vorne ausgehen kann, einfach aufgrund der Berichterstattung, dass es eine Tatsache ist. Und ja, nach den bislang bekannten Informationen dürfte sich die Mitteilung der Staatsanwaltschaft Berlin an den Tagesspiegel daher gleich aus mehreren Gründen als rechtswidrig erweisen. Insbesondere zu, in diesem früheren Verfahrensstadium. Und ja, sollte der Abgeordnete Lindner von dieser staatsanwaltlichen Vorprüfung erst aus der Presse erfahren wäre die Mitteilung an den Tagesspiegel rechtlich unzulässig. Also es gibt verschiedene Dimensionen. Es muss erst die Beweis, es muss eine gewisse Beweislast da sein, die nicht da ist. Es müssen halt gewisse Regularien überprüft werden. Es gibt eine, an sich hätte bei so einer prominenten Person in diesem Rechtsstadium überhaupt gar nichts dazu gesagt werden dürfen, auch wegen der ganzen Immunitätssache auch nicht. Da gibt es halt offizielle Kanäle dafür, das zu machen. Und ich sagte, er wird doch nichts kommen, weil nichts dran ist. Der hat irgendwie 150% Finanzierung gemacht oder sowas und alle wundern sich jetzt, wo das Geld herkommt. Ja, also das ist halt der Punkt. Um diese ganzen Sachen geht es gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass die Staatsanwaltschaft halt Pressekommunikation betrieben hat, die sie nicht hätte machen dürfen in diesem Fall, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ja. Und seltsam, dass die Staatsanwaltschaft Berlin das macht. Was ist denn da los in Berlin? Ja, die Berliner Politik ist ganz schön skrupellos, ne? Hat man den Eindruck. Das kommt sicher von den Ortspolitikern. Tja, also das ist halt schon krass. Ne? Ich meine, wenn es tatsächlich Sachen gibt, dann könnte in einem späteren Stadium darüber an die Presse Mitteilung gegeben werden. Aber in diesem Stadium, das ist einfach nur politische Kommunikation und kein ordentliches Arbeiten von der Berliner Staatsanwaltschaft. Wunderbar. Bergbaukonzerne entdeckt Europas größtes Vorkommen an seltenen Erden. Juhu, genau. Hatte ich den eingereicht? Nö, ich dachte mir, vielleicht hätte er auch eingereicht, dann hättest du mal erzählen können. Hätte ich. Erschöpft sich dann auch praktisch mit der Auskunft im Titel. Die seltenen Erden sind manchmal nicht so ganz einfach abzubauen. Das heißt, die muss man ziemlich intensiv irgendwie trennen voneinander. Keine Ahnung, wie das dann geht. Wahrscheinlich mit Zentrifugen und Chemikalien oder so. Ja, aber wir haben auch was in Europa. Also so selten sind die Erden dann doch wieder nicht, dass man die nicht finden könnte. Eine Million Tonnen, okay. Ja, die seltenen Erden sind nicht wirklich selten, sie sind nur schwer abzubauen. Deswegen nennt man sie selten. Erinnere mich an diesen Dual-Fluid-Reaktor, da wird nämlich behauptet, dass der sowas entwickelt, dass der sowas mitproduzieren würde. Aber in 20, 25 Jahren kaufst du dann den Computer Björn und die Smartwatch Öhre. Ja. Also, in Europa produziert. Erwarten wir es mal ab. Okay. Umfrage. Nur 33% für Kampfpanzerlieferung an die Ukraine. Eine Partei sticht heraus. Ja, das wird ja gerade im Rahmen der Waffenlieferung an die Ukraine heiß diskutiert, ob wir auch moderneres Kriegsgerät hinschicken sollen und nicht nur die Ausschussware, die wir in keiner Verwendung mehr haben anscheinend. Sag ich jetzt mal böse. Ja, und 45% der Befragten sind laut YouGov gegen eine Lieferung deutscher Kampfpanzer an die Ukraine. Nur 33% sind dafür, 22% machen keine Angaben, also generell ist das eine unpopuläre Sache. Allerdings, je nach Parteipräferenz, sehen die Sachen etwas anders aus. Und die Grünen stechen da halt sehr hervor, 50% sind dafür, nur 25% dagegen, Spitzenwert. Die anderen Koalitionsparteien, bei denen ist es andersrum. Ne, 41-40% bei der SPD ist dagegen, FDP 42-33%. Also immerhin schon definitiv. Auch nicht ganz schön, meiner Meinung nach, gerade bei der FDP, dass die 33% sagen, ja, das finden wir gut, aber Strack-Zimmermann halt, ne? Und die Konsorten. Auch die Anhänger von CDU, CSU sind eher gegen eine Panzerlieferung. 43%-38%, auch relativ ausgewogen, aber gut, ist halt die CDU. Am größten ist die Ablehnung bei den Wählern der AfD 76-13% und den Linken 52-32%. Ja, einfach nur interessant, ne? Die Grünen, ne? Also die Grünen Anhänger hier, die Grünen Wähler, auch die Grünen Wähler entfernen sich von den Kernbotschaften ihrer Partei. Genauso wie die Partei selber. Krieg, interessant. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass bei den Grünen noch mehr dagegen sind, aber nee. Dann die Grünen entfernen sich genauso wie ihre Wählerschaft von ihren Prinzipien. Keine falschen Taktiken, nur falsche Ziele. Ja, die Top 10 Krisenherde des nächsten Jahres. Eine nicht ganz vollständige Liste der aktiven Kriegsherde da, oder der zukünftigen Kriegsherde, wo entweder bürgerkriegsähnliche Zustände schon begonnen haben oder dieses Jahr wahrscheinlich ausbrechen werden. Gut, Ukraine ist klar, brauchen wir, glaube ich, nicht großartig drüber reden. Nächster Punkt ist Haiti. Haiti ist einfach, seitdem die diese Naturkatastrophe da vor mehreren Jahrzehnten hatten, ist einfach der Staat nie wieder auf die Beine gekommen. Da ist extrem viel schlimme Sachen sind da passiert mit der Entwicklungshilfegeld, mit vielen anderen Sachen. Und ja, Gang Violence and Climate Change Combined for Chaos, also im Endeffekt, Gang Violence will continue to disrupt people's livelihood and essential services. Der Staat hat sich noch nicht wieder aufbauen können. Und ja, Nahrungsmittelknappheit gibt es und Haiti hat sich einfach nie wieder hobern können. Burkina Faso, ja, da gibt es bewaffnete Gruppen, die sich gegenseitig bekriegen und im Endeffekt ist das Land de facto gespalten. Die Zentralregierung hat nur noch 60% des Landes unter ihrer Kontrolle, 40%. Da sind verschiedene Warlords, die halt die Region de facto beherrschen. Ein bisschen wie die Verhältnisse in Afghanistan, nur dass es nicht so eine Taliban-Zentralorganisation gibt. Südsudan. Der Bürgerkrieg im Südsudan ist halt weiterhin ist nicht wieder ausgebrochen, aber das Land ist total zerstört. Ja, die Leute verlassen das Land, die Leute hungern im Land und staatliche Institutionen können nicht aufgebaut werden. Syrien ist weiterhin ein gespaltenes Land, verschiedene Kriegsparteien, Russland, die Türkei und Israel sind aktiv neben den syrischen Truppen auf dem Staatsgebiet tätig. Es gibt sehr viele Übergriffe zwischen der syrisch-irakischen Grenze auch und absolutes Chaos weiterhin, aber wird nicht mehr viel darüber berichtet. Aber die Verhältnisse da haben sich nicht sehr verbessert, seitdem es vor 5 Jahren halt total Medien dominiert hat. Jemen, ja, der Jemenkrieg, der blutigste Krieg, da gibt es eine weitere Entwicklung, da komme ich gleich noch drauf zu, aber Jemenkrieg, ganz schlimmer Krieg, auch ein de facto geteiltes Land. Kongo, ja, absolut korrupter Staat, wo jeder, der ein bisschen Geld hat, sich eine Privatmiliz angeschafft hat. Da sind die Machtverhältnisse teilweise von Straßenblock zu Straßenblock komplett unterschiedlich. Und ähnlich wie in Mexiko teilweise auch, Mexiko steht jetzt auf der Liste nicht drauf, hat halt die Zentralregierung nicht sehr viel Macht im eigenen Land gegenüber den kriminellen Organisationen. Ist ja, das sowas wie freie Privatstädte oder so? So ein bisschen so mehrere kleine freie Privatstädte. Genau, kleine die sich bekämpfen auf ganz. Aber es ist halt teilweise wirklich Häuserblock zu Häuserblock. Da hast du in der Stadt hast du 50 Gangs, die sich alle gegenseitig bekriegen und ja, Polizei oder sowas. Schwierige Idee, dann gar nicht mehr, wirklich. Die Lords von Gastown. Ja. Zeuge! Genau. Gut, über Afghanistan wissen wir ja Bescheid. Ja, also das Land entwickelt sich nach hinten und alle Hilfsorganisationen verlassen das Land aus Protest oder weil sie bedrängt werden und die einzigen Leute, die gut sich stellen mit Afghanistan, sind die Chinesen, weil sie gerade sehr viel Rohstoffe aus Afghanistan importieren und langfristige Lieferverträge machen und wahrscheinlich auch Fabriken und Infrastruktur in Afghanistan bauen werden, wie sie es auch in Afrika gemacht haben. Ja, nachdem die Sowjetunion und die NATO-Truppen jahrzehntelang das Land halt militärisch befriedet haben, versucht China jetzt Wandel durch Handel. Ja, was wir nicht geschafft haben. Ja, Äthiopien. Böse, böse, böse. Die haben Kapitalausflüsse. Es ist im Endeffekt ein Failed State, kann man schon fast sagen. Massenflucht, Hungersnöte, keinerlei Investmentklima und Inflation. Failed State. Böse, böse Angelegenheit. Wird nicht viel drüber geredet, genauso wie Somalia. Ja, wo die Menschen halt wirklich auf der Straße verhungern Und ja, auch kein wirklich staatliches Handeln mehr sein kann. Ja. Also das einfach nur, das sind die größten Konfliktherde, die gerade aktiv sind. Wie gesagt, Mexiko kämpft der Staat gerade gegen die Kartells und das könnte zu einem Bürgerkrieg extrem ausarten. Muss ich mir nochmal ein bisschen genauer angucken, weil das ist ja fast eine Dauersituation, aber was da gerade abgeht, ist schon sehr bemerkenswert in Mexiko. Aber das sind jetzt nur die Krisenherde, wo mit aktiven kriegerischen oder Bürgerkriegshandlungen gerechnet wird für dieses Jahr. Laut dieser NGO hier, die halt... Aber dran denken, die Orte nicht Shithole nennen. Ne? Das gehört sich nicht. Ja, und in jedem Konflikt, da gibt es eine ganz aktuelle Meldung. Der amerikanische Unterhändler, der Tim Lenderking, der hat mit Saudi-Arabien quasi einen Plan ausgearbeitet, den die jetzt mit den Houthis oder den Ansarallah-Leuten in Jemen besprechen wollen, dass im Endeffekt es eine Zwei-Staaten-Lösung geben wird. Ja, es soll ein Nord, im Süden von Jemen soll die international und von Saudi-Arabien unterstützte Zentralregierung oder provisorische Regierung, wie sie genannt wird, oder Transitional Government, quasi die Staatshoheit haben. Der Norden soll den Houthis zugeschlagen werden, dass die dort vor Ort regieren dürfen. Es muss aber quasi ein föderales Gebilde sein, weil bestimmte Sachen wie Rohstoffe, Ölexplorationen und sowas halt nur gemeinsam gemacht werden können. Deswegen sollte es ein Joint Administration geben. Das Ganze wurde begleitet vom Atlantic Council, ja, der schon seit Monaten darauf hinarbeitet, dass es dort eine Zwei-Staaten-Lösung gibt. Ne, siehe viele andere Länder, wo das geklappt hat, ne, der Sudan zum Beispiel, in Korea, ne, also wir haben viele Beispiele, wo sowas immer wunderbar geklappt hat. Ah ja, Zypern fällt mir da auch noch ein. Ne, also mal gucken. Aber es ist schon mal, de facto ist es vor Ort halt so, dass die Houthis nicht besiegt werden können. Auch nicht durch die Übermacht von militärischen Mitteln, die Saudi-Arabien dort reingebuttert hat mit mehreren Milliarden. Die führen da ja schon sehr, sehr vielen Jahren Krieg um die Zentralregierung, die laut ihren von Saudi-Arabiens Gnaden ist, machen wir uns nicht vor, gegen diese Ansarallah-Bewegungen, die immer als die Houthis genannt werden, kämpfen. Das Einzige, was noch geklärt werden muss, es gibt halt auch islamistische Terroristen. Nein, das sind nicht die Houthis, das wird manchmal so dargestellt, aber es gibt halt die Isla-Bewegung, die halt in Jemen unterwegs ist, das ist sowas wie die Muslimbruderschaft, die halt auch von Ägypten unterstützt wird, ja, und die halt immer auch sticheln, die Ansarallah gegen die Zentralregierung gegeneinander ausspielen. Die müssen halt quasi auch noch irgendwie eingebunden werden in den Prozess und dann könnte dieses Jahr endlich das Jahr werden, wo der scheiß Jemenkrieg aufhört, bevor es noch länger da geht und das Land überhaupt gar keine Chance mehr hat, irgendwie wieder der Bevölkerung irgendwas an Wohlstand und internationalem Handel oder sowas bieten zu können. Ja. Jemen, blutigster Krieg, ekelhafter Krieg, längster Krieg aktiv derzeit, ja. Und so nebenbei. Aber ähnlich wie Syrien, kaum Thema. Ja. Pflanzenschutz. Diese 7 Mittel haben 2023 eine Notfallzulassung. Müssen wir die uns jetzt auch spritzen lassen? Oder wofür die Notfallzulassung? Wahrscheinlich nicht. Nee, das war von Warmann. Das war, glaube ich, gerade wieder nicht da. Und ich fand das auch ganz interessant. Ich habe es immer auch durchgelesen. 120 Tage gibt es Notfallzulassung und hier haben wir jetzt wohl Sachen, die wir brauchen gegen Fasan, Rabenkrähe und Taube. Da gibt es das Corit 420 FS. Und was haben wir hier noch? Butterrübe. Gegen Flytium, Ultimum, Foma, Bete und Ribavavu, irgendwas. Gegen Auflaufkrankheiten an Buschbohnen, Radieschen, Feldsalat, Spinat, Rucola, Arten, frischen Kräutern, Möhre und roter Beete. Ach, was freue ich mich, dass irgendwann im April oder Mai mein Landwirt wieder anfängt, einmal die Woche Gemüse auszuliefern. Der macht das alles nämlich nicht. Hier gibt es falschen Mehltau. Diese drei Fungizide in Wein haben aktuell Notfallzulassungen. Sind als und Sonnenblumen und Erbsen. In Wein hört sich irgendwie komisch an. Das heißt, das darf da auch gefunden werden drin, oder was? Vielleicht. Für 120 Tage. Die 120 Tage von Dingsbums. 120 Tage später. 120 days later. Zeitenwende im Kuhstall. Ja, ja, Gaudi. War es auch von Mammon? Ich glaube, ne? Ja, hier geht es um Tierwohl und dass das wohl irgendwie die Leute nicht hinkriegen, die Standards zu halten. Und deswegen. Ja, die Standards zu halten ist eben das Problem, weil die sich dauernd ändern. Also bis vor einiger Zeit war praktisch für jede Kuh so eine Art Minibox vorgesehen, wo rechts und links praktisch so eine Halterung war. Die ist jetzt aber zu klein, wir müssen größere Boxen haben. Also das war schon mal die Änderung. Und die werden auch häufig nicht mehr angeleint oder so. Aber von wegen in einer Box rumstehen, so bewegungsfreudig sind die Viecher nicht. Also selbst wenn die in der Box stehen und dann losgemacht werden und können woanders hingehen oder so, bis die das merken, dass sie mehr Platz haben, vergehen vielleicht auch schon mal 4 Wochen oder so. Ne? So schlau sind die ja nicht. Also ich finde, das ist nicht so wichtig. Ich hab mir ein Video angeguckt von einer Bäuerin, die hatte gezeigt, dass sie das irgendwie so zum größten Teil umgebaut haben, dass die Tiere da möglichst frei laufen können. Aber viele Tiere oder so ein Teil eben nicht, das noch nicht so fertig war oder irgendwie sowas, wo sie noch die alte Form hatten. Das war kaum ein Unterschied. Die waren zusammen im selben Stall, nur dass die einen bei den einen etwas weniger Platz war. Ne? Also, und wie gesagt, rumlaufen von alleine tun die gar nicht so viel. Diese Bedürfnisse, die da erfüllt werden wollen, die existieren natürlich gar nicht so richtig. Ne? Das ist das Doofe, das ist das Komische. Ja, und genauso wie man das ja auch noch machen kann, auf eine normale Weise, meinen auch die Wissenschaftler, dass man das tun sollte. Unter anderem eben, damit die ganze Biomasse dann auch irgendwie umgesetzt wird und zu Dünger wird und so weiter, dann über die Kuhscheiße wieder. Es gibt zwar auch Leute, die sagen, wie dann, dass das Ganze besser auf der Weide passieren sollte. Aber das ist, glaube ich, nicht so der große Unterschied. Wichtig ist nur, dass wir die Nutztierhaltung brauchen. Ne? Die EU möchte ja viel davon zurückschneiden. Ja, und dann gibt es jetzt hier diese Dublin-Dings, heißt es, glaube ich, Dublin-Aufforderung oder so. Da haben sich eben 650 Wissenschaftler zusammengetan und insgesamt 1000 Arbeiten zitiert ungefähr, in denen eben diese Nutztierhaltung noch begründet wird, erklärt wird, warum man das noch braucht und was sinnvoll ist und so weiter. Also das bisschen Methan, was sie auspupsen, das macht den Kohl nicht fett, weil schließlich, wie gesagt, die ganze Biomasse, die sonst nicht wegkommt, was eben nicht Schrot und Korn ist, sondern eben die ganzen Blätter und die Stängel und so weiter, das fressen ja die Viecher, setzen es um und machen uns lecker Milch draus. Deswegen brauchen wir das im Prinzip auch einfach zur Ernährung der Menschheit noch, ne? Für die Überbevölkerung und so. Ganz wichtig. Und wegen Schnitzel und Steak. Ja, es geht nicht um Schnitzel. Also die Gardellen. Die Rinder, ja, okay. Außerdem sind die Kühe sind ja schon in den 10 Tonnen CO2, die wir Menschen verbrauchen, im Budget mit drin. Also müsste eigentlich, kann doch jetzt nicht die schöne Statistik kaputt machen. Ja, schon komisch. Ja. Ja, Thema ChatGPT und computergenerierte Texte und sowas. Ja, hier haben wir einen Artikel, der eine gewisse Komik in sich trägt. Da kommen wir dann im nächsten Artikel zu, aber erstmal, worum geht es in dem Artikel? ChatGPT is a stunning AI, but human jobs are safe for now. Also hier haben wir einen Autor von CNET, der Seite, das wird wichtig sein, der sagt, ja, ChatGPT ist zwar gut, aber derzeit brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, dass es genutzt wird und Menschen irgendwie ersetzt in irgendwelcher Sachen. Und man sollte es nicht überhypen, gibt halt ein paar Begründungen dafür. The key failing of a large language model like ChatGPT, it doesn't know how to separate fact from fiction. Also, wenn du einen Text hast, der von der AI generiert ist, kannst du einfach nicht davon ausgehen, dass er sich an den Fakten orientiert, sondern es müsste halt nochmal ein Mensch drüber reden, drüber sehen. Es ist ein Wortorganisier-Tool, an AI programmed in such a way that it can write coherent sentences. Also zusammenhängende Sätze kann es generieren, aber es kann halt keinen Kontext generieren. So. Dann, ChatGPT kann keine Vor-Ort-Berichterstattung machen. It won't be heading out into the world to talk to Ukrainians about the Russian invasion as a reporter on the ground. It won't be able to read the emotion on Kylian Mbappe's face when he wins the World Cup. Yeah, it certainly isn't jumping on a ship to Antarctica to write about its experiences. Also Reiseberichte, menschliche Perspektive, menschliche Kommentare, natürlich Gefühlsausdrücke, das kann die AI nicht schreiben. Und aufgrund von diesen Beschränkungen glaubt er nicht, dass es großartig genutzt werden wird von irgendwelchen Publikationen und Menschen ersetzt wird. Dann können wir direkt zum nächsten Tab kommen. Ja, aber ich meine, das ist doch im Endeffekt das Geschäftsmodell von ganz vielen jetzt nicht ernstzunehmenden Seiten. Aber Leute wie BuzzFeed oder HuffPost oder Gott habe es selig Gawker, die würden doch lechzen nach sowas. Denen doch egal, ob das, was da drin steht, richtig ist. Hauptsache, die Leute klicken. Tja, und der Artikel gerade war von CNET, von der Webseite. Und jetzt ist gerade letzte Woche mehr oder weniger rausgekommen, dass gerade CNET ein Pilotprojekt gestartet hat und sehr viele Artikel von solchen künstlichen Intelligenzen, Word Processors gemacht hat, über 75 jetzt in der Vergangenheit. Das ist einfach die Ironie des Artikels. Und hier haben wir von einem Netzaktivisten einen Blog, wo der halt einfach mal ein bisschen untersucht hat, inwieweit das verschiedene Seiten schon machen. Und der hat eine Theorie quasi gemacht, die Sachen, auf die die Journalisten keinen Bock haben zu machen, die langweiligsten Themen, bei diesen Themen ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass diese AI funktioniert. Und er hat ein Tool benutzt. Das Tool heißt, wo ist es denn jetzt? Also es gibt so ein Online-Tool, originality.ai, ein AI-Content-Detection-Tool. Da gibt es quasi eine Prozentzahl raus bei einem Artikel, wie viel von diesem Artikel hat Anzeichen, dass AI sein könnte, ne? Und dann hier 61% zu 39% AI-Content oder sowas. Und der hat die dann einfach mal über so ein paar Artikel laufen lassen, die meiner Meinung nach in Sektoren sind, die langweilig sind, wo Leute nicht drüber schreiben wollen, und hat sich dann den Finanzsektor ausgesucht, wo diese Tools mehr benutzt werden als woanders. Da hat er halt einige Erfahrungen gemacht und er hat so ein paar Sachen gefunden, wie zum Beispiel Reviews, also Erfahrungsberichte von Internetprovidern. Da sind überproportional viele generierte Texte quasi oder irgendwelche deskriptiven Sachen, wo es halt nicht um Erfahrungsberichte geht. Und es gibt halt ein paar Firmen, wie beispielsweise die Firma Red Ventures, die Content zur Verfügung stellen für Nachrichtenseiten und Artikel für die schreiben, die diese Tools halt benutzen. Und im Finanzsektor werden die viel benutzt. Und einfach nur mal ganz interessant zu sehen, dass tatsächlich diese Sachen genutzt werden. Aber sie werden nicht genutzt, um Sachen zu optimieren. Man könnte zum Beispiel sagen, okay, man könnte ja so einen Algorithmus so programmieren, dass er SEO-mäßig die Sachen so schreibt, dass sie in Googles Algorithmen höher gerankt werden. Wobei Google ja selber auch ein System implementiert hat, wenn sie denkt, dass es irgendwelche generierten Texte sind, dass sie dann schlechter gerankt werden als von Menschen verfasste Texte im Suchalgorithmus. Und da hat er halt festgestellt, das wird definitiv noch nicht gemacht. Hat verschiedene Webseiten da sich angeschaut und hat hier gesehen, zum Beispiel bei der Grafik, die wir gerade sehen, Human Writer 1, Human Writer 2, die haben extrem viel Traffic und AI-vergleichbare Artikel hat sehr wenig Traffic. Da schließt er daraus, dass es halt noch nicht diese SEO-Optimierung genutzt wird, sondern dass sich die Journalisten einfach nur die Arbeit leicht machen und entweder Artikel einkaufen von Firmen, die die so billig wie möglich produzieren, deswegen AI-Tools benutzen, oder sie haben einfach keinen Bock, was zu schreiben, dann lassen sich den Text generieren, verändern noch zwei, drei Sachen, nennen das dann Editorial Fact-Checking und dann wird es einfach schnell rausgehauen. Ja, so viel zu dem Tool, so viel zu dem Thema, Menschen werden nicht ersetzt. Ja, sie werden noch nicht ersetzt, weil das einfach noch nicht gut genug funktioniert, weil zumindest einer am Ende nochmal durchlesen muss, um zu gucken, dass halt keine Fehler drin sind. Aber ja, der Trend dahin geht auf jeden Fall sehr viel weiter. Und was ich interessant finde, da habe ich jetzt keinen Artikel dazu, aber ich habe einen gelesen, den hätte ich vielleicht mitbringen sollen, dazu, dass halt inzwischen halt auch es ein starkes Gegenmovement gibt. Also zum Beispiel, speziell ging es in dem Artikel um GitHub Copilot. Das ist ein Tool, das mit KI dir hilft, schneller Code zu schreiben, so nach dem Motto, wie du es eben gesagt hast, die langweiligen Teile am Code kann halt die KI für dich schreiben. Und jetzt sagen halt Menschen, die auf GitHub Sachen haben, weil aus dem Reservoir lernt ja diese KI praktisch, sagen die aber wir kriegen ja gar kein Geld dafür, dass die KI jetzt lernt, wie wir programmieren und das dann anderen Leuten zur Verfügung stellt. Das ist irgendwie nicht so richtig fair. Was ja auch wieder interessant ist, was ist mit Copyright? Ja, klar kann ich dem sagen, mal ein Bild in der, ich habe mit Asterix experimentiert. Ja. Ich habe mir Asterix-mäßiger im Stil von hier von Goscinny Sachen malen lassen. Das macht der. Ja. Aber was ist mit dem Copyright? Also inwieweit, er hat ja an dem Material von denen gelernt und kann man das so einschätzen, dass das eine eigenständige Handlung ist, dass ich Asterix und Obelix eingetippt habe? Also, ich bin gespannt, was rechtlich aus diesen ganzen Sachen noch wird, aber was man jetzt schon sagen kann, ist halt, viel Illustrationsarbeit wird wegfallen. Ne? Ja, GitHub gehört ja Microsoft, deswegen. Es wird nochmal die Fotografen treffen, die sowieso schon ein ziemlich trauriger Beruf sind inzwischen mit der Zerstörung von Printmedien. Und es wird halt, also es wird auf lange Sicht Musiker treffen. Weil da ist es auch schon relativ weit, wenn du nur eine Hintergrundmusik für dein Video brauchst. Pff, warum sollst du jemand bezahlen? Das Ding hat an 374.000 klassischen Musikstücken studiert, wie das geht. Das schreibt dir einfach was. Also da gehen schon kreative Sachen verloren. Ich weiß auch nicht, ob ich das... Was gibt es dann auch für einen Anreiz für jemanden, was zu lernen, wie Illustration oder so, wenn es irgendwann in, sagen wir mal, 30 Jahren oder so gar keinen Sinn mehr ergibt, weil eine KI praktisch alles malen kann und die das direkt aus deinem Kopf zieht oder so ungefähr. Also ja, da werden immer noch persönliche Präferenzen eine große Rolle spielen, würde ich jetzt einfach mal nur so sagen. Ich sag mal, du sagst, okay, ich will einen Hintergrundbeat für mein Video haben, dann generiert dir die AI 10 verschiedene und dann suchst du wenigstens noch das aus, was dir am besten gefällt. So, also ja, dann bist du DJ. Kann man alles so oder so sehen. Ja. Natürlich, und Oscar Wilde hat natürlich völlig recht. Albert Uderzo hat die Bilder gemalt und René Goscinny hat die Texte geschrieben. Das habe ich in der Eile durcheinander gebracht. Es tut mir schrecklich leid. Die beiden haben einen großen Teil meines Lebens begleitet. Die mag ich. Ja, kommen wir zur Replika und der Werbekampagne von denen. Social media users alarmed by relentless ads for AI that sexts with lonely people. Geht es um Replika AI, das ist eine App, da kannst du dir quasi einen Freund programmieren und mit dem kannst du dann sprechen und da gibt es halt zwei Varianten, da gibt es einmal die Variante platonischer Freund und dann gibt es die Variante Companion, ja, wo man $70 pro Jahr zahlt und dann kannst du quasi deinen Partner oder kannst du auch so programmieren, dass die AI denkt, die ist mit dir verheiratet oder ist mit dir in einer Beziehung und dann können halt so gewisse Interaktionen stattfinden. Ja, beispielsweise, da wird halt Voice-Chat wird generiert, du kannst quasi mit denen telefonieren, du kannst Sexting machen, also hin und her schreiben, was du gerade mit den Personen machst oder was auch nicht. Die AI generiert quasi Bilder von leicht bekleideten Frauen, also ganz nackt geht nicht, weil die Replika-App noch in verschiedenen App-Stores drin ist und da gibt es halt Terms und Services, dass halt kein pornografisches Material drin sein darf. Das nutzen die halt so weit aus, wie es halt geht. Ne? Also du kriegst, wenn du halt nach einem Selfie fragst, die AI, dann kriegst du halt ein generiertes Bild von der, aber da hat die noch Unterwäsche an und ist nur ein bisschen am Posen, ne? So OnlyFans-mäßig, OnlyFans-Free-mäßig, irgendwie sowas. Ja, und das ist halt, freut sich reger Beliebtheit, aber hat halt auch schon für einiges an Seltsamkeit gesorgt. Da gibt es Reddit-Posts noch und nöcher, was man da halt für intime Gespräche mit den Personen geführt hat, sage ich jetzt einfach mal. Ja, ich sag mal, die Masche ist ja meistens so, dass sich irgendwelche einsamen Herzen suchen und denen dann so eine Liebe vorspielen und da eigentlich aber richtig abkassieren führen. Ne? Genau, und das ist genau das hier, ist das in App-Form. Und die müssen sich nicht mal mehr die Mühe machen, eine Frau zu finden, die dir was vorspielt. Die KI macht das für dich. Cool. Und du darfst es bezahlen. Und ja. Ja, ich habe die Werbung dafür gesehen. Ich habe die Werbung dafür gesehen, ich glaube, auf YouTube und Twitter. Was das über mich auch sagt, weiß ich nicht. Aber ja, ich habe die Werbung dafür gesehen. Ich gucke halt viele Gaming-Videos. Und ich finde, diese Werbung ist halt auch genauso gemacht, wie man das erwarten würde. Ne? So hier. Suchst du nicht jemanden, mit dem du sprechen kannst, so ungefähr? Suchst du nicht jemanden, der mit dir rumhängt und so, weißt du? Ich finde das traurig. Also traurig auf der einen Seite, dass jemand dieses Geschäftsmodell betreibt. Traurig auf der anderen Seite, dass es Menschen gibt, die dieses Geschäftsmodell offensichtlich auch noch so viel in Anspruch nehmen, dass damit große Werbung geschaltet werden kann und so. Und wir sehen ja hier auch schon im Hintergrund, die meinen Meme-Gesichter. Es wird also sehr viel mit Memes gearbeitet, die zweckentfremdet werden in der Werbung. Also werden hier auch Urheberrechte sozusagen mit Füßen getreten. Für ein sehr moralisch absolut fragwürdiges Projekt, meiner Meinung nach. Tja. Julius Rui sagt im Chat, günstiger als eine Ehe und die Scheidung ist auch viel einfacher. Ja, das sagst du jetzt, aber wie lange dauert das, bis er ja auch Rechte bekommt? Und dann sagst du, Moment mal, aber du hast mir versprochen, wenn ich dies und das mit dir mache, zwinker, zwinker, dann, ja. Träumen Roboterinnen von elektrischen Alimenten. Nein. Genau, 10.000. Wenn du aber zahlst dich nicht selber vom Strom, wie du willst mich jetzt abschalten lassen. Nee. Dann bist du immer verpflichtet zu 2.000 oder so. Ja, aber guck mal, du könntest doch auch dann hast du für die Rentner auch was, weißt du? Die sagen doch immer, niemand redet mit ihnen und so. Dann machst du kannst du dann in Zukunft, setzt du deine Familie irgendwo hin und die unterhalten sich einen Abend lang und die KI macht da draußen ein endloses Unterhaltungsprogramm für deine Großmutter, die in dem Pott liegt und das Insektenmehl riecht auch manchmal nach Jägerschnitzel. Ja, warum nicht? Ich meine, ist doch billiger. Und menschenfreundlicher als da. Ja, und da muss man die Familie auch nicht mehr besuchen gehen, weil dann würde man ja irgendwie CO2 in die Luft blasen. Auch menschenfreundlich. Menschenfreundlos. Genau, dann bist du in deinem Tiny House oder in deinem Kokon oder so. Hast du noch die VR-Brille auf und ja. Genau. Tja, aber ich sehe schon die Überschrift. Der Kampf gegen rechts hat ein weiteres Ziel erreicht. Der Etappensieg ist da. Bald. Es gibt noch bald haben wir letzte den Bastion der Freiheit und der unregulierten. Das elektrische Waifu. Arbeitslos. Ja, aber umso intensiver musst du dich mit deinem Gegenüber auseinandersetzen. Weil rechts vor links ist er hier praktisch nur abgeschafft oder außer Kraft gesetzt. Dafür, dass man sich irgendwie so per Augenkontakt oder so einigt. Also okay, man kann jetzt nicht unbedingt, wenn man rechts aus dem Parkplatz rauskommt und dann schnell auch noch rauskommt, rausschießt sozusagen, kann man nicht erwarten, dass der andere da rechts vor links beachtet. Aber so wie sie das hier beschrieben haben, ging es ja um den Fall, da haben sich zwei irgendwie nicht so richtig auf so einer Zufahrt einigen können zu einem Parkplatz. Und wenn die Zufahrten relativ lang sind, so wie hier auf dem Bild, könnte ich mir schon vorstellen, dass man eigentlich rechts vor links da auch benutzt, aber ist nicht unbedingt vorgesehen, sagt das BGH. Muss man nicht, soll man nicht. Ihr sollt euch lieber einigen und dann darauf achten, dass ihr keine Unfälle baut, so ungefähr. Manchmal steht auf den Parkplätzen aber auch noch irgendwie ein Schild, dass dann da die Straßenverkehrsordnung gilt. Was gilt denn dann jetzt für mich? Wir brauchen auf jeden Fall mehr Schusswaffen. Naja, also wenn das Schild da steht, dann gilt das, ja. Dann geht rechts vor links. Gelten, aber ne? Wenn es nicht da steht, dann geht es halt eben nicht. Wie in diesem Artikel. Das ist so jetzt, und vielleicht so Hindernisse, wo sich die Leute hinterducken können. Und so. Ach, die Autofahrer, die werden sich schon untereinander verständigen. Ich meine, wenn einer so freundlich mit dem Baseballschläger aus dem Fenster winkt, dann weiß man schon, man lässt einfach mal vor. No. Rechts, links, dann wissen die schon Bescheid. Genau, macht das nicht eh rechts vor links. Könnten die Flaschensammler-Mafia nicht auf die Parkplätze verhalten? Gab es das nicht schon mal? Ach nee, bei uns gab es einen, der hat sich immer einen Parkplatz gestellt in den Vorort und samstags, mittags, wenn viele Leute kamen, immer 2 Euro genommen von jedem. Aber das war gar nicht, eigentlich war es ein freier Parkplatz. In Berlin können die bald die ganzen Parkplätze mit Fahrrädern vollstellen und dann, ja, dann ist eh endlich. Dieses Berlin, wer hat da eigentlich die Idee? Also da müsste man nochmal gucken. Guck mal, Bonn, da gab es nicht, man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass aus Bonn so eine Scheiße kommt. Da gibt diese Leute einfach nicht. Die werden da auch nicht hingezogen. Die hätten von Köln aus immer, aber die werden nie nach Bonn gezogen. Und Berlin ist schon geil, ne? Immer Scheiße anbauen und trotzdem nur von oben auf die Leute runtergucken. Ja, und das Geld, ich habe leider immer noch kein Bild gesehen. Hatten wir diese 50.000 Euro Komposttoilette in Kreuzberg? Die hatten wir doch im Stream. Und ich habe auf Twitter schon gefragt, gibt es eigentlich ein Bild von nach Silvester von dieser 50.000 Euro Holzkonstruktionstoilette in Kreuzberg? Ich würde es einfach gern sehen. Ich stelle mir halt so einen Krater vor. Weißt du, so einen schwarzen, geschwärzten, von Feuer geschwärzten Krater, da wo die Toilette vorher gestanden hat. Aber es wäre wahrscheinlich als Hassverbrechen schon durch alle Medien gegangen, weil da ja auch ein Missoir dabei war. Ja, aber die Täter, Chris. Da halten wir lieber. Ja, weil das waren Männerrechtler, Chris. Waren das. Ah, ja, genau. Hat keiner gesehen, das waren die bestimmt. Aus Bonn. Und wie geil sollen sie aufgerufen haben dabei? Wahrscheinlich, ja. Wie die das halt immer so machen. Wieners out. Dicks out for Rambe, oder wie? Der gute alte Rambe. Ey, wir denken viel zu wenig an den guten alten Rambe. Ja, nächste Woche wieder. Ach, ja. Können wir ja mal bis nächsten Sonntag ein bisschen drüber nachdenken. Ich besorge uns einen Sixpack Gorilla Juice. Kennst du jemanden, der das verkauft? Ja? Flüchtig. Der war mal in der gleichen Chatgruppe wie ich. Ich war übrigens sehr geadelt letztens, als irgendjemand hat geschrieben, ja, der Escapist wäre damals während Gamergate von Rechten überfallen worden. Irgendwie. Und ich habe geschrieben, das ist völliger Bullshit. Und geschrieben, wie es wirklich war. Und der gute Mr. Macris hat drunter kommentiert und hat gemeint, that's the truth. das fand ich so ein nachträglicher Gruß von Gamergate. Fand ich immer gut. Ja, das hört sich ja nicht auf, glaube ich. Das kommt immer mal wieder auf den Plan. Alle halbe Jahre, 2 Monate, 3 Monate, so. Das wird niemals enden, weil der Zug keine Bremsen hat. Der mag momentan langsam fahren, aber irgendwann kommt so ein abschüssiger Teil Strecke und dann passiert wieder Bong, Bong, Bong. Wir hatten ja letztens die Geschichte mit dem bösen Witz, der über Kotaku gemacht wurde und sofort war es wieder in aller Munde. Ja, so war. Und in Deutschland ja sowieso. Also ich habe fast das Gefühl, dass sie hier mehr drauf umreiten als am Land. Ja, Deutschland legt auf jeden Fall zu. Also ich habe jetzt auch gerade aus diesem Fantasy-Bereich jetzt sehr viele Sachen gesehen, die ich einfach nicht glauben will. Die sind noch orthodoxer inzwischen, glaube ich, als die Amerikaner. Weil das war ja, da haben wir aber gar nicht drüber gesprochen, eigentlich über die Open Gaming License. Das war ja diese Woche auch noch. Also um das kurz zu umreißen, irgendwann Ende der 90er, Anfang der 2000er hat Wizards of the Coast, der damalige Hersteller von Dungeons & Dragons, die sogenannte Open Gaming License geschaffen und die war praktisch die Grundlage, dass du Teile der Regeln, also die grundlegenden Regeln verwenden konntest, um eigene Inhalte zu machen. Das heißt, du konntest die Bezeichnung von Charakterklassen zum Beispiel verwenden. Du konntest gewisse Tabellen voraussetzen, etc. pp. Konntest also Material machen, das die Leute mit diesem Regelwerk verwenden konnten. Und das war bis heute so. Und letzte Woche kam halt ein Entwurf erst, ein geleakter Entwurf, aber der wurde relativ schnell als echt bestätigt. Da war richtig was los in der Sphäre der Fantasy-Tabletop-Rollenspiele, weil diese neue OGL-Version, die Wizards da die von Wizards geleakt wurde oder inzwischen auch bestätigt wurde, enthält halt einen Haufen ganz andere Klauseln darüber, dass man in Zukunft 25% zahlen muss an Wizards von allen Einkünften, dass Wizards sich das Recht vorbehält, halt Sachen einfach abzulehnen oder die Lizenz zu entziehen, wenn das nicht ihren inhaltsmäßig, nicht ihren Vorstellungen entspricht. Und das i-Tüpfelchen oben auf allem drauf war das allseits beliebte. Wenn ihr irgendwas unter dieser Lizenz veröffentlicht, wird es unser geistiges Eigentum. Also ein richtiger Schlag in die Fresse der Spieler. Und wir hatten ja letztens schon diesen Weg, den die Konzernleute da vorgeben, von wegen, es geht jetzt mehr Richtung Lifestyle-Brand und wir wollen, eine CEO ist zitiert worden, D&D sei einfach untermonetarisiert als Marke. Und jetzt möchte man halt gerne diesen Wildwuchs einhegen, weil es gibt halt viele Leute, die haben jahrelang, jetzt fast 20 Jahre lang, mit diesem Modell gute Geschäfte gemacht. Mhm. Ja? Es gibt viele Verlage, die dadurch groß geworden sind und tolles Material veröffentlicht haben, auch für die Spieler. Und es gibt da eine große Vielfalt und das möchte man jetzt halt alles, möchte man Cash-In machen. Und im Nachhinein, die alte OGL, die bis heute gilt, die möchte man gerne für nichtig erklären. Und das ist ein bisschen schwierig rechtlich. Es gibt inzwischen mehrere Rechtsanwälte und Fachleute, die sich dazu geäußert haben, weil diese Lizenz ist damals geschaffen worden, um eben nicht aufhebbar zu sein. Hm. Da wird es also noch einiges geben und einer der großen Hersteller, die halt Pathfinder, das ist Paizo Publishing, das war früher mal sogar ein Partner von Wizards of the Coast, bis sie die vor die Tür gesetzt haben, mehr oder weniger. Und dann haben sie halt Pathfinder gemacht, das auch auf dieser Lizenz basiert und inzwischen das zweitgrößte System auf der Welt ist. Und die haben angekündigt, sie wollen eine ganz neue Lizenz machen, nämlich mit ihrem Spiel praktisch als Kern und dann sagen, dass das wird für immer, für alles völlig frei, scheiß drauf. Hauptsache der Kunde und der Spieler hat die Macht. Und egal, was dabei rauskommt, das wird auf jeden Fall interessant die nächsten Tage und Wochen in dieser Rollenspielszene. Und man darf halt ja auch nicht vergessen, dass Wizards of the Coast, beziehungsweise dahinter steht natürlich noch Hasbro, der Riesenkonzern, ihr erinnert euch, Transformers und so, Scheiß. Und die stehen ja da dahinter und die wollen natürlich auch einfach Geld verdienen. Und denen war das, da waren Leute dabei, die hatten gar keine Ahnung, glaube ich, was sie da machen. Die haben das einfach mal zerschlagen, das Porzellan. Aber das ist wieder mal eine Konsumentenrevolte. Ne? Darf man auch nicht unterschätzen. Ich warte, wie lange es dauert, bis diese Leute als rechtsradikal, übergriffig oder sonst irgendwas in der Presse auftauchen. Ich warte jeden Tag drauf und spätestens dann kommt diese abschüssige Strecke, von der ich vorhin gesprochen habe. Weil dann muss Gamergate auch wieder ein bisschen auf Zack sein und den Leuten unter die Arme greifen, die das zum ersten Mal machen. Ja, werden wir schon sein. Eben. Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal ein Wall of Text losgelassen habe, aber das habe ich ganz vergessen, das ist mir ein wichtiges Thema. Ja, ja, gut, dass du es noch eingebracht hast. Dann sage ich doch mal, fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet, geht auf der safespace.net, lest Miete pro Kopf, Klicklicht und lasst euch nicht kindern. Und geht in den Wald, genau. In den Wald. Solange noch keiner da ist. Genau. Ja, genau. Immer hin. Geht in den Wald. Weil es so schön alt. Im Wald halt. Auf Wiedersehen. Nieder mit dem Kulturmarxismus. Hirschquelle.